Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem ganz neuen Filmemagazin, das der Tom Hartig und ich ausprobieren möchten miteinander. Und das trägt den schönen Titel Filmlook. Herzlich willkommen bei Filmlook. Herzlich willkommen natürlich Tom. Dabei muss ich dich gar nicht willkommen, also du könntest mich auch willkommen heißen, wie wir es auch aufteilen. Sag mal, was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Ey, im Kino? Puh, ich war schon... Der Marsianer habe ich zuletzt im Kino gesehen. Ah. Hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, mir den überhaupt anzuschauen. Ich hatte nie vorher irgendwie was drüber gehört. Das basiert ja auf dem Buch. Aber dann gab es so viele positive Kritiken, sowohl zu dem Buch als auch zu dem Film, dass ich dachte, okay, schaue ich mir mal an. Vor allen Dingen, weil das ja ein Ridley Scott-Film ist. Mhm. Und Ridley Scott ja schon seit einigen Jahren nicht mehr so gute Filme gemacht hat. Vielleicht mal welche, die noch mittelmäßig waren oder so. Aber ich glaube, seit Gladiator hat er keinen wirklich großen Hit mehr gemacht. Auf künstlerischer Ebene. Ja. Kommerziell und natürlich wegen dem Namen und dem Großen durchaus immer ein bisschen erfolgreich. Mhm. Okay. Bei mir war es ganz banal. Spectre, der letzte James Bond. Und den fand ich eher enttäuschend. Also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mehr erwartet nach dem letzten davor, der großartig war. Den war eigentlich der beste Bond, würde ich sagen, fast mit aller Zeiten. Und plötzlich war dann dieser Bond eher schlecht. Lang und schlecht. Also erstaunlich, was man da gebastelt hat. Das ist aber eine ganz gute Überleitung auch gleich zu dem Regisseur, mit dem wir uns heute mal beschäftigen wollen, nämlich Steven Spielberg. Weil er hat, soweit ich weiß, in den 70er Jahren mehrfach gefragt, ob er nicht auch mal einen Bond realisieren dürfe. Aber sie ließen ihn nicht. Ich frage mich, ob er das heute noch genauso sieht und sich in einen Regiestuhl für Bond setzen würde, wenn man es ihm anbieten würde. Wahrscheinlich würde man ihm das inzwischen auch anbieten, oder? Bin ich nicht sicher. Also, weil die haben irgendwie, ich habe das Gefühl, die Produzenten haben nie wirklich so bekannte Regisseure gefragt. Also nicht jemanden wie ihn, der ja schon an sich eine Nummer ist. Die haben immer Regisseure gefragt, die okay sind. Aber es war nie so, hast du das Gefühl, die Oberklasse der Regisseure. Ich meine, der Mendes ist ja gut. Ich glaube gar nicht, aber ich glaube, wenn er sagen würde, ich hätte Interesse, dann würde ich sofort machen. Ich meine, er hat ja jetzt im Moment auch einen, den ich auch noch nicht gesehen habe, muss ich dazu sagen, am Start, nämlich den Bridge of Spies. Das ist ja ein Spionagefilm. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber bevor wir zu dem kommen, ich hatte mir gedacht, wir dröseln das Ganze sozusagen von hinten auf noch und besser. Schauen einfach mal, wie hat Steven Spielberg angefangen, wie hat er sich so langsam durch die Jahrzehnte gearbeitet, die Aufs und Abs, wenn es denn welche gab. Die gab's. Nee, wunderbar. Ich hätte zum Einstieg, wir haben ein bisschen Recherche geführt, würde ich dich fragen, wusstest du, dass es einen Zusammenhang zwischen Arnold Schwarzenegger oder was haben Arnold Schwarzenegger und Steven Spielberg gemeinsam? Sie kommen beide aus der Steiermark. Du hast auch Wikipedia. Ich habe auch bei Wikipedia ein bisschen nachgelesen. Ich war aber überrascht. Das Interessante ist ja, er rekurriert ja eher auf seine ukrainischen Vorfahren sehr gerne. Und das, obwohl er das erst seit 10 Jahren weiß. Ja. Nee, ich dachte schon seit den 90ern irgendwie. Weil diese Pfeifel-Filme sind ja, Pfeifel der Mauswanderer, die sind ja schon ein bisschen älter, glaube ich. Und die waren ja schon die Thematisierung dessen. Von seiner, eigentlich diese Geschichte von ihm ein bisschen. Ich denke, er kann sich da sehr mit identifizieren, weil nach der Ukraine, wo er ursprünglich herstammt, ich hatte gehört, dass er das erst mit 60 erfahren hat. Und vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Jetzt ist er 60. Und dann von der Ukraine erstmal nach Ungarn, und dann von Ungarn in die Steiermark, ja. Und dann von der Steiermark in die USA, aber in den USA geboren. Also wir reden ja hier nur über Vorfahren. Nicht etwas, was weite er selber Vorfahren erlebt hat. Eben. Und mittlerweile sogar der Heimatort heißt ja sogar, außer Steiermark ist ja sogar ein gewisses Spielberg. Und es gibt sogar mittlerweile, der Hauptplatz heißt ja mittlerweile sogar Steven Spielberg Platz. Was ich sehr schön finde von der Gemeinde. Also von daher ist er sozusagen, ja, hat er Wurzeln, die weit zurückreichen. Und interessanterweise sehr ins Europäische. Und das wundert bei seinem Filmschaffen dann nicht. Genau. Wollen wir doch einfach mal schauen, wie das Ganze angefangen hat. Ja. Wir haben hier die IMDb-Liste mit den Filmen, wo er Regie geführt hat. Er hat natürlich noch bei unzähligen Filmen produziert, aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ja, und was ich überraschend fand, das kurz zu sagen, weil es relativ am Anfang seiner Zeit noch war, er hat einen Schnitt von einem Film gemacht, wo ich ihn überhaupt nicht erwartet hätte. Da war er der Supervising Editor, aber uncredited. Und welcher Film war das wohl? Taxi Driver. Huh. Taxi Driver von 76 ist ja ohne Credits mit dabei gewesen. Ich vermute, das war die Zeit, wo er Fernsehengagement noch hatte oder vielleicht so zwischendurch. Und da haben die ihn dafür mit genommen. Finde ich sehr spannend. Und weil er ja mit Scorsese hat, Cup der Angst auch nochmal produziert. Also er hat da durchaus da Ähnlichkeiten. Nee, aber fangen wir doch ganz am Anfang an, gar keine Frage. Als er noch ein Kind war eigentlich, muss man sagen. Ist er wann ist er geboren? 46. Mhm. Mit 13 der erste Film war, ja. Wird es dann auch der erste sein, der hier auf der Liste ist? Escape to Nowhere? Nee, ich habe davor noch The Last Gun von 1959. Das ist wirklich, den hat er mit 13 gemacht. Danach ist Escape to Nowhere. Also es muss auch einen The Last Gun als Kurzfilm geben. Und Escape to Nowhere bereits ein Kriegsfilm, habe ich gelesen. Ah, das wusste ich also zum Beispiel auch nicht. Quasi sozusagen, wer wissen will, wo Soldat James Ryan ursprünglich herkommt, der schaut sich, wenn das überhaupt irgendwo her zu kriegen ist, Escape to Nowhere an. Dann ist das nicht weiter überraschend. Dann, also wir können ja relativ schnell durchgehen jetzt, weil ja. Ich glaube, über die Filme wissen wir selbst nicht genug. Firelight, 3 Jahre später. Dazwischen noch Fighter Squad habe ich stehen, von 61, noch im gleichen Jahr. Aber so, weißt du, es sind so kleine Sachen, genauso wie es einen unbeendeten Slipstream gibt von 67. Aber der erste Firelight immerhin, also noch vor Slipstream, schon 140 Minuten Film. Also gar nicht mehr so kurzfilmmäßig, sondern vielleicht schon sehr engagiert. Ob die Qualität da mithalten kann, ist dann eine andere Frage. Ich habe mir irgendwie gelesen, bei einem seiner frühen Filme hat er tatsächlich, sein Vater hat noch ein Kino gemietet dafür und hatte $600 Einnahme bei $500 Ausgaben. Also schon früh Erfolge. Und das zeigt halt auch zu einer Zeit, also gerade bei Kurzfilmen, bei Filmanfängern, da ist ja meistens eher, da wird man gefördert und so und sagt, naja, für einen Anfänger ist das ganz schön und so, ist toll, auch wenn man sich natürlich im Hinterkopf so vergleicht und sagt, naja, ich würde dafür nicht Geld ausgeben oder so, um mir das anzuschauen. Aber schon in so jungen Jahren sozusagen einen Film zu machen, der natürlich im kleinen Rahmen, aber immerhin mehr Geld einspielt, als er kostet. Ist schon ein Anfang. Er war wirklich noch ein Kind und von daher, ja, finde ich nicht uninteressant. Genau, und dann starten sozusagen Anfang der 70er die diversen TV-Engagements. Ich glaube, man kann erstmal, dann sollte man den Emblem nennen. Also, weil Emblem ist der Kurzfilm. Erstens heißt er seine erste Produktionsfirma danach und zweitens hat der ihm ja den Einstieg verschafft. Also, das ist, also, die haben Emblem gesehen, Film, also Fernsehbosse in dem Fall, haben ihn sofort, er war 22, haben ihn sofort fest engagiert als Fernsehregisseur für, ich glaube, Universal war es, hat ihn genommen. Und deshalb hat er auch, man sieht da eine Menge Universal-Sachen, also Columbo ist dabei, Marcus Welby, also ich habe sogar noch als Kind Dr. Med Marcus Welby Folgen gesehen und es war keine schöne Serie. Vom Namen her sagt es mir gar nichts, aber als ich gelesen habe, dass Spielberg eine Columbo-Folge gemacht hat, habe ich mir eigentlich jetzt auf die Fahnen geschrieben, zumindest diese Folge nochmal rauszusuchen und mir anzuschauen. Und einfach mal zu schauen, ob man da irgendwie schon Trademark-Sachen sehen kann, die einem sagt, okay, das ist jetzt kein 0815-Regisseur, der das macht, sondern... Nicht wirklich. Ich habe die tatsächlich gesehen. Jetzt nicht nochmal für den Film so, aber du siehst, er macht das ordentlich. Aber ich muss sagen, die waren alle, also die ganzen Columbos waren sehr ordentlich realisiert. Und da die ja den Fokus auf Peter Falk eigentlich nur haben und den jeweiligen Gast sah, ist es so, dass es so groß der Gestaltungsraum nicht da ist. Also man sieht, dass es ordentlich gemacht ist und er ist ja auch kurz entstanden, also im gleichen Jahr wie sein erster Fernsehfilm, richtig längerer Duell, der dann ja in Europa auch ins Kino kam. Aber man hat nicht das Gefühl, dass der gleiche Mann, der den Columbo da gedreht hat, das Duell gedreht hat. Bisherweise. Wie fandest du Duell? Also ich habe den dann irgendwann aus Interesse mir besorgt und geschaut, weil es heißt halt, im Allgemeinen hieß es damals so der erste Spielberg-Film, zumindest der erste Kinofilm in dem Sinne. Und ich war tatsächlich positiv überrascht. Also vielleicht für die Zuschauer kurz, in Duell geht es um einen Mann, der übers Land reist in den USA und dann irgendwann merkt oder meint zu bemerken, dass er verfolgt wird. Und zwar von einem Truckfahrer. Und man sieht den Truckfahrer nicht großartig. Man sieht halt immer nur diesen Truck, der im Hintergrund langfährt, im Rückspiegel zu sehen ist, getönte Scheiben hat und halt bedrohlich daherkommt. Und ich fand, das hat sehr, sehr viel Hitchcock drin. Dieses Verfolgtwerden. Man weiß nicht, ist der Truck tatsächlich böse oder so? Hat er nur zufällig den gleichen Weg? Ich fand das großartig. Das war so kammerspielartig. Gar nicht großartige, typische Hollywood-Handlungswendungen oder sowas, sondern einfach nur ein Mann, der zunehmend nervöser wird und eine Geschichte, die sich immer mehr zuspitzt. ja, quasi unsichtbare Bedrohung, was ich auch faszinierend finde. Weil man wirklich, glaube ich, ganz zum Schluss, man sieht den, ich bin nicht so, wenn der LKW-Fahrer überhaupt hier in dem Film sieht, ich glaube, man sieht den nie. Es bleibt immer dieser unbestimmte Truck da, von dem man nur weiß, dass er ein Truck ist und da sitzt irgendjemand drin. Und das fand ich damals, ich habe ihn auch vor ganz vielen Jahren gesehen und fand ihn durchaus faszinierend. War auch angenehm überrascht, dass es wirklich ein schöner Film ist. Der lief ja auch schon ein paar Mal im Fernsehen, das heißt, den kann man auch ein paar Mal sehen. Da ist auch die DVD, glaube ich, gut greifbar. Also der ist wirklich anzusehen und der ist tatsächlich überraschend gut und ist ja ein deutliches Zeichen. Man bringt den in Europa ins Kino, das hat ja einen Grund. Das heißt, der hatte eine Qualität, die über das reine Fernsehfilmmäßige rausging, obwohl es eben natürlich noch fernsehbeeinflusst ist. Man darf aber nicht vergessen, dass er ja wirklich Film geatmet hat, sozusagen. Also der ist Filmfan ohne Ende. Also es gibt ja so eine berühmte Liste, über die wir kurz reden können. Vor jedem Dreh guckt er sich vier Filme immer an. Also vor jedem Drehbeginn vier Filme. Und die sind sehr weit gestreut, finde ich. Das ist die Sieben Samurai von Kurosawa. Das ist der Lawrence von Arabien von David Lean. Es ist das Leben nicht schön von Frank Capra. Und der Schwarze Falke, dieser berühmteste Western von John Ford. Und die sind so unterschiedlich, die Filme. Aber alles Klassiker auf ihre Art, dass man deutlich merkt und das so der Querschnitt ist von dem, was er mindestens kennt und sich das immer wieder anschaut vorher, ist es ein Zeichen, dass er natürlich sehr, logischerweise, das muss man bei ihm wissen, aber das weiß er selber, sehr filmaffin ist und sich mit Film an sich gut auskennt. Würdest du unterschreiben, dass alle vier Filme extrem wichtig sind, also sehr tolle Filme sind, die ihre Daseinsberechtigung haben, weil ich weiß zum Beispiel, also Lawrence von Arabien ist für mich persönlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, sind über 3 Stunden, 3,5 Stunden oder so, aber wunderschöne Bilder. Und Sieben Samurai, Kurosawa, müssen wir gar nicht großartig drüber reden, Klassiker schlechthin, denn Hollywood Remake, kann man so sagen, glorreichen Sieben, hat auch George Lucas sehr beeinflusst, was Star Wars angeht. Aber ist das Leben nicht schön? Ich weiß, dass das in Amerika ein Klassiker ist, der immer zu Weihnachten läuft und da von vielen Leuten geliebt wird. Mittlerweile hier auch. Er läuft auch hier jedes Jahr Heiligabend verlässlich im Fernsehen. Und du kannst dich darauf verlassen, dass du in der Vorweihnachtszeit so die DVDs auch überall wieder findest. Ich weiß nicht. Ich hab ihn mir vor 2, 3 Jahren das erste Mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob er mit aufgewachsen sein muss oder nicht. Ich fand ihn zu langatmig, zu schnulzig. Du hast recht, wahrscheinlich aber auch, das liegt daran, man sollte mit dem Film durchaus aufgewachsen sein. Der ist in seiner Zeit, es ist aber ein Capra-Film, er ist also tatsächlich, ist eine Kapitalismuskritik light, sage ich immer, und eine ganz kluge eigentlich, soll man gar nicht denken. Trotzdem ist sie natürlich so liebevoll versöhnend. Am Ende sammeln alle, alles geht gut aus. Aber eigentlich geht es um eine interessante Geschichte, der Kapitalismus, der bekämpft werden muss, ganz hart bekämpft wird, in dem Moment ganz sanft bekämpft wird, der Mann, der diese große Stadt dahin baut. Es geht ja um jemanden, um das kurz zu erklären. Ein Mann will sich umbringen und weil er hat das Geld verloren, das man ihm anvertraut hatte, also als Banker. Und ein Engel sagt zu ihm: Warte mal, mach das nicht. Ich zeig dir mal, wie es gewesen wäre, wenn du tatsächlich gestorben wärst. Und das sind so Kleinigkeiten. Er hätte seinen Bruder nicht retten können an einer Stelle. Er hätte vielen Leuten auch nicht helfen können. Es wäre eben eine seelenlose große Stadt da entstanden. Interessantes Ding, Stadt-Land-Gegensatz. Es wäre halt so ein seelenloser Banker, der alles beherrscht. Und er hat durch diese Menschlichkeit das anders gemacht. Dieses Kapitalismus nicht mögen, aber nicht kommunistisch, sondern eher so menschlich nett. Und das ist bei seinen Filmen, spielt das immer eine ganz große Rolle, auch bei denen, die er produziert hat. Du merkst, es geht immer um eine sehr große Menschlichkeit, eine sehr liebevolle. Es ist immer im weitesten Sinne auch so bei einigen produzierten Filmen, Wunder der 8. Straße, Kapitalismuskritik dabei, aber auch immer auch so eine nette Weise, so liebevoll. Es ist bei Gremlins, die er auch produziert hat, sind jetzt produzierte Filme von ihm zugegebenerweise, spielt das immer eine große Rolle. Und der Film ist tatsächlich nicht zu unterschätzen in seiner Wirkungskraft in Amerika. Soweit ich weiß, war der auch in den USA kein Riesenerfolg. Der wurde über die Jahre der Weihnachtshit auch. Es ist so ein typisches Beispiel für so Filme, die wie bei uns die Feuerzangenbowle. Keiner, der erklären kann, warum läuft der zu Weihnachten, warum läuft der so gut? Er läuft, verrückterweise. Es ist ja im Grunde auch so eine Art, da schwingt ja sehr viel Dickens Weihnachtsgeschichte mit, ne? So, was wäre gewesen, wenn oder so, schau mal, so entwickelt sich das. Aber genau umgekehrt. Und er ist ja der Gute. Er ist ja der Gute, nicht der böse Scrooge, der nachher gut wird, sondern der Gute, der nachher noch besser ist. unglaublich. Es ist total, es ist wirklich der super Kitsch und gleichzeitig... Aber auch sehr nett gemacht. Ja. Der Anfang ist ja, glaube ich, man sieht das Universum und dann so wie mit den Mitteln, wann das aus den 50ern? Nein, der ist aus dem, wichtig, der ist aus dem, ich glaube, es ist noch aus den 30er Jahren. 30er oder frühe 40er. Siehst du, das habe ich jetzt nicht genau nachgeschlagen. Zeigt man dann eben das Universum und es fängt, glaube ich, damit an, dass Gott irgendwie mit einem Engel spricht und das wird symbolisiert, man sieht einfach den Sternenhimmel und dann ist halt ein Stern, der jedes Mal, wenn gesprochen wird, heller aufblinkt und sowas. Und ganz wichtig, dieser Engel ist ja oben drei noch ein Engel, der kein richtiger ist. Da der sich noch Flügel noch verdienen muss. Und obwohl er schon älter ist eigentlich als Person, muss er sich die Flügel erst noch verdienen. Und das ist wirklich, es ist super kitsch dadurch. Er kriegt natürlich am Ende die Flügel. Aber genau dieses, was Tränentreibende, das ist sowas, was für die Roosevelt-Politik, also in der Amerika-Politik damals sehr wichtig ist, aber gar nicht so. Also der Film hat tatsächlich mehr Existenzberechtigung, als man denkt. Man muss ihn aber auch zeitbezogen sehen. Das ist nicht ein Film, der heute so leicht sich daher sieht, weil auch der älteste von allen ist. Gut, und wollen wir mal... Mein persönlich wichtigster von allem, ist kurz noch so sagen, ist der Schwarze Falke. So, da wollte ich gerade sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass der Klassiker ist von Ford. Lohnt sich anzugucken. Es gibt einen schönen Satz von Jean-Luc Godard, der ja auch John Wayne nicht gerade mag, politisch auch nicht. Ja, man muss John Wayne hassen, wenn er sich politisch äußert. Und man muss ihn lieben, wenn er in The Searchers, also der Schwarze Falke, am Ende Natalie Wood in den Armen trägt. Und das ist... ist genau die Geschichte eigentlich. Es geht auch da um Familie. Es geht darum, dass er nie ein Teil der Familie ist. John Wayne in seiner besten Rolle nicht durchdefiniert. Könnte er auch Verbrecher sein. Man weiß es nicht genau. Man ahnt es nur, dass er keine positive Figur eigentlich ist und ändert sich in dem Film. Und der Film ist auch so einer von den ganz großen Western sowieso amerikanischen. Und ist ja auch eher ein Spätwestern, oder? Aus den 50ern? Spätwestern? Wo schon ein bisschen gebrochene Figuren halt mehr sind als vielleicht noch... ja, wo du schon die gebrochenen Figuren... Ja, also so gesehen schon. Spätwestern ist er noch nicht. Das würde ich in den 60ern so verorten, aber du hast recht, er ist auf jeden Fall, ist es eine gebrochene, aber dafür damals schon relativ neu, dass diese gebrochene Figur da ist und vor allem einer wie John Wayne, der eigentlich der strahlende Held ist. Da gibt es auch keine Diskussion, John Wayne ist John Wayne und auf einmal ist John Wayne, oh, der ist ein Gangster, der ist ja verliebt in die Frau von dem anderen und. Also von daher, es geht immer in allen, also im Leben schön und im Schwarzen Falken präzise, auch um Familien, dysfunktionale Familien, was ein ganz wichtiges Thema bei Spielberg ist, weil er selber Scheidungskind und so. Aber da kommen wir noch dazu. Wunderbare Überleitung. Ich hätte gerade genau das Gleiche gesagt. Ha! wir ticken gleich. So, nach Duell habe ich hier noch zwei TV-Filme. Wahrscheinlich hast du wieder mehr, weil deine Liste ausführlicher ist. Und zwar Haus des Bösen und Savage. Sagen mir beide nichts. Haus des Bösen nur vom Namen her. Ich glaub, Haus des Bösen habe ich sogar mal gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum ich das... Ich habe irgendwas hier falsch dort. Ja, hier ist ja. Haus des Bösen ist deshalb interessant. Er hat ja Poltergeist produziert. Und wenn du Haus des Bösen gesehen hast, Haus des Bösen ist quasi Poltergeist. Ohne, dass es einen Poltergeist gibt. Da gibt es so ein komisches Pentagramm in dem Haus. Es geht wieder um eine Familie. Familie, die auseinanderdriftet, auch droht. Dann gibt es sowas wie teuflische Besessenheiten. Dann gibt es so ein Zimmer, wo Besessenheit ist und wo die Mutter muss dann als Mutterfigur das Kind sozusagen retten vor dem Satanismus, obwohl sie selber zuerst auch besessen ist. Und zum Schluss fährt die Familie gemeinsam im Auto weg. Gleiche Bild, was am Poltergeist-Ende ist. Die Familie fährt zusammen weg. Die ist wieder zusammengekommen, trotz aller Probleme. Klingt gerade sehr nach Die Vögel von Hitchcock. Auch Familie, dysfunktionale Familie, die zusammenwächst, beziehungsweise mit einer fremden Person und am Ende des Films eben zusammen ist und davon fahren kann. Wobei das bei den Vögeln ja fast hoffnungsloser ist, weil der ganze Horizont ist ja voll. Die müssen da leise rausschleichen eigentlich. Und... aber es ist durchaus Parallelen da. Aber das Interessante ist tatsächlich, dieses Grundthema, das da durchdekliniert wird, wenn man sich Poltergeist anguckt, teilweise in Einstellungen ähnliches. Also wirklich fast der gleiche Film. Nur eben sehr viel günstiger und in so einem Haus, wo so ein Pentagramm eben nur ist, keine großen Poltergeist-Geschichten, bis Teufelsbesessenheit, auch teilweise nicht großartig gemacht, aber es hat, man erkennt den Sinn dahinter. Bei Poltergeist, du hast ja schon gesagt, Steven Spielberg Produzent, glaube ich auch fürs Drehbuch Credits, bin nicht ganz sicher. Und man streitet ja darüber, wie sehr das eigentlich ein Spielberg-Film dann doch ist, dass er doch sehr viele Teile auch Regie geführt hat ja. Und so. Und das glaube ich auch gerne. Also der Film fühlt sich, auch wenn er ein bisschen hart ist für den frühen Spielberg, naja, merkt man halt dieses typische... familiäre Vorstadt in den USA, eine Familie ist irgendetwas Unheimliches passiert und muss sich damit auseinandersetzen. Ja. Das ist eine interessante Kombination, dann den späteren Märchenonkel Spielberg da mit Tobe Hooper als eigentlichen Regisseur zusammenzusetzen, der ja durch Blutgericht in Texas, heißt es in Deutschland, ja. Texas Chainsaw Massacre genau. Bekannt geworden ist. Interessanterweise ja, und das ist auch, es gibt ja interessant, einige sagen, es gibt nur zwei gute Filme von Tobe Hooper und der eine ist eben das Texas Chainsaw Massacre und der andere ist genau dieser Poltergeist. Aber ich weiß es nicht, also es gibt ja sogar damals eine Anzeige, wenn ich mich erinnere, das fand ich sehr interessant, mit Variety ganz groß. Nein, ich habe da keine Regie geführt. Und Tobe Hooper hat immer gesagt, nein, er hat nicht reingeredet, keine Regie geführt. Wenn man den Film sich anguckt und wie gesagt, wenn man dieses Haus des Bösen kennt, dann sage ich mal so, zumindest hat Spielberg sehr klar gesagt, was er möchte. Und vermutlich hat er ihm es sehr genau erklärt, was er möchte. Und ich habe das Gefühl, Tobe Hooper hat das gemacht, was er machen sollte auch. Nicht nur, das will ich jetzt nicht so in Abrede stellen, aber es ist, nein, ist nicht ganz unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Okay, 82 war Poltergeist. Ich wollte gerade schauen, ob Spielberg überhaupt schon in einer Position war, großartig als Produzent aufzutreten und Forderungen zu stellen. Aber wir kommen gleich dazu, warum er 82 in der Position war, das tun zu können. Wenn wir Savage überspringen, dann ist Sugarland Express sozusagen sein erster großer Kinofilm. Ja, relativer Misserfolg gewesen damals, aber die Kritik war total begeistert. Das ist also auch einige, wo die ganzen Europäer, oh, so muss Kino sein. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Ich habe mir den Inhalt im Vorfeld durchgelesen. Die Geschichte klang durchaus interessant. Das ist so ein typischer Fall, Gesetz auf der einen Seite und sympathische Verbrecher auf der anderen Seite. Eine Frau, die ihren Mann aus dem Gefängnis sozusagen herausholt, so zur Flucht verhilft und die dann versuchen, das gemeinsame Kind, für das sie kein Sorgerecht mehr haben, zu entführen, sich zurückzuholen, wie auch immer. Und auf der Flucht noch einen Polizisten gefangen nehmen. Und sozusagen beginnt dann ein Roadmovie durch die USA, wo sie von der Polizei verfolgt werden. Auch mit einem heutzutage schon fast Klischee-Charakter auf Seiten der Polizei. Eben der Ermittler, der irgendwie Verständnis für die Leute entwickelt, die er verfolgt. Und der wahrscheinlich mit Kollegen zu tun hat, die da ein bisschen mehr Waffen verrückt sind. Würde ich mal schätzen. Das wäre so ein typisches Thema. Es ist sehr lange, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand damals Goldie Hawn niedlich und das hat den Film golden gemacht, sage ich mal so. Ja, es gibt diese berühmte Schlussszene, wenn der Zug in den Bahnhof da reinfährt, das ist dann dieser Welt berühmt geworden sozusagen, wo der ganze Bahnhof dann sozusagen explodiert quasi, wo der Zug da reinrast. Das ist ein tolles Bild. Ich fand ihn damals, ganz ehrlich, gar nicht so großartig. Ich müsste ihn mir wahrscheinlich auch nochmal in Ruhe angucken, was ich nochmal gemacht habe. Das ist so ein Film, den man nochmal gucken muss. Ich glaube, dass er seine Qualitäten hat. Das ist so einer, den alle so mögen. Aber ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen und es ist schon ein paar Jahre her. Aber es war Goldie Hawn. Und damals war Goldie Hawn noch nicht so gestrafft, wie sie es in ihren späteren Filmen war, sondern sie sah so aus, wie sie aussah, relativ natürlich. Und da merkt man auch, das ist so eine Geschichte, dieses ganze New Hollywood, was man da damals so ein Umbruch war, das Studiosystem nicht mehr so richtig und die Filmemacher ein bisschen außerhalb dessen und eben dann auch so Stars, die damals auch aufgebaut sind. Also jemand wie Goldie Hawn ist eben dadurch auch ein bisschen bekannter geworden und andere. Man hat eben auch mit anderen Leuten gearbeitet, man hat anders versucht zu arbeiten und auch eher eigentlich aus dem Studiosystem fast gelöst. Ein sehr, ja, ein Autorenfilm eigentlich schon und trotzdem ist es ein Actionfilm. Ja, aber mehr könnte ich dazu gar nicht sagen, du auch nicht und den sollten wir gleich weitermachen, denke ich mal, mit dem nächsten. So, jetzt kommt ein eher unbekannter Film, Der Weiße Hai. Also, den ja kaum jemand kennt, ja. Da können wir eigentlich direkt übergehen. Nein, Der Weiße Hai, der Durchbruch schlechthin für Spielberg und auch für, ich weiß nicht, ob man es noch dem New Hollywood dann zuordnen will, so diese Riege von Regisseuren, die so in den 60ern, Anfang 70ern sozusagen das klassische Hollywood-Kino so ein bisschen revolutioniert haben, weil man mehr gewagt hat, mehr Experimente gemacht hat. Im Grunde könnte man das gleichzeitig auch als Abschluss des New Hollywood betrachten, weil Spielberg zwar schon zu dieser jungen Riege an neuen Regisseuren gehört, aber nachdem sozusagen, was man heute so als Independent-Kino bezeichnen würde, war damals eben das New Hollywood, hat es im Grunde fast wieder zunichte gemacht, weil Der Weiße Hai als der erste große Blockbuster dann gilt. Ein Film, der wirklich übers gesamte Land hinaus gleichzeitig läuft und auch Erfolge feiert. Und das im Sommer, was damals eigentlich, wie heute auch, redet man ja vom Sommerloch, aber man kennt eben auch den Begriff des Sommerblockbusters. Der 2, 3 riesigen Filme, die im Sommer rauskommen, wo dann alle reinlaufen. Ja, und das war der, und vor allem das war dem nicht vorausgesagt. Also es lief ja alles schief. Also das High-Ding sah beschissen aus. Alle dachten, oh, das kann nichts werden. Und es war irgendwie allen klar, es wird gar nichts. Und keiner war glücklich mit dem, was da rauskommt. Alle dachten, das wird der Riesenmisserfolg. Und dann wurde das wirklich der Knaller. Und bis heute finde ich ihn auch wirklich großartig. Also ich mag ihn sehr gerne, weil so ein paar Sachen, die sind... Die Geschichte eigentlich, ich glaube, es ist ja auch der, ich weiß nicht, ob es der erste war, ich weiß nicht, ob man mit Sugarland Express auch schon, er arbeitet ja immer mit einem Komponisten zusammen, mit John Williams und keinem anderen. Und diese Musik davon weiß, nein, das ist so ein Ding, das ist so oft worden. Das ist so etwas, was, das ist drin. Das ist so ähnlich wie dieses Psycho, die Duschszene, diese Musik. Und das ist, und da merkt man, das geht und das funktioniert. Und das ist, da sieht man auch eine Großartigkeit von einem John Williams, der gesagt, der ist eben auch, er und Spielberg zusammen, wenn das funktioniert und die können gut miteinander und das sind so unterschiedliche Musik. Ich hätte, als ich das guckte, dachte ich, stimmt, das war immer John Williams. Es war mir gar nicht klar, dass es immer der gleiche Komponist war. Und da merkt man es ganz deutlich. Dann ganz viele Szenen, die wirklich dieses, das Genre eigentlich definieren. Dieser ganze Horror mit Tieren. Also es gab vorher auch schon Tierhorrorfilme, aber die waren nie so. Der Aufbau da ist wunderbar geschickt. Es fängt langsam an und du weißt nie genau, was es ist. Dann irgendwann, jetzt ist es das und irgendwann siehst du das Monster sogar in groß und es sieht, obwohl das die Maske dann nicht gut war, die sieht total spektakulär aus. Es sieht klasse aus. Es sieht großartig aus bis heute. Ich habe mich da auch nie dran gestört. Man sagt grundsätzlich, weil das immer mitschwingt, wenn man über den weißen Hai redet, dass der Hai nicht so überzeugend aussieht, aber erstens kommt er sehr selten zum Einsatz und wenn er zum Einsatz kommt, also ganz ehrlich, ich bin kein Haiforscher, ich bin nicht der Meinung, dass ein Hai großartig gestikulieren kann oder sonst wie, das ist eine relativ starre Form, würde ich mal behaupten. Ich habe Animationsfilme gesehen, wo Haie total viel auch reden. Große Haie, kleine Fische, der Hai-Klassiker. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, was schon bei Duell funktioniert hat, dass man den Bösewicht eben sozusagen lange Zeit nicht sieht. Man fühlt ihn, dass die Bedrohung da ist, aber erst am Ende kommt, wenn überhaupt, die Auflösung. Das war beim Weißen Hai, wie so vieles bei dem Film, gar nicht mal gewollt von Anfang an, sondern meistens hat die Haiattrappe, war noch nicht bereit, war kaputt, sah doof aus. Und das war eigentlich eine Notwendigkeit. Die konnten ihn einfach nicht vorher zeigen. Und man wirklich, ich finde auch, mir geht's genau wie dir, man sieht es nicht, dass es nicht gut ist. Man hört das und liest es und sieht ein paar Bilder, wenn er neben der Kulisse liegt, ja, dann sieht er doof aus. In dem Film funktioniert er wirklich, geht mir genauso, sehr gut. In jedem Moment habe ich auch Angst, wenn dieses Ding zubeißt. Und wohl wissend, dass es nur ein Prop ist, keine Ahnung, ist trotzdem funktioniert. Und was wichtig ist, und da haben wir auch wieder bei Duell, wie du sagst, das Interessante ist, du hast auf der einen Seite den Helden auch. Der Held ist auch bürgerlich, kleiner. Wir haben da einen kleinen Fahrer in dem Duell. Wir haben hier den Sheriff, der auch nur so und da auch wieder die Familienprobleme hat. Der auch frisch in der Stadt gerade angekommen ist. Frisch angekommen. Das heißt, er ist noch nicht so die Respektsperson, ja. Und wird auch nicht ganz ernst genommen von der Stadt, den Vertretern der Stadt, sozusagen die Gesetzesvertreter, der Bürgermeister. Wobei auch glaubhaft gemacht wird, dass eben die ganze Stadt ist vom Sommertourismus abhängig. Und die Stadt will natürlich die Strände nicht schließen und sagt sich, ach, das ist übertrieben mit dem Hai, da ist irgendwas, oder wir haben den Hai jetzt schon gefangen, alles ist gut. Und wollen natürlich, wenn zwar diese Möglichkeit besteht, dass der Hai vielleicht schon beseitigt ist, auf keinen Fall die Strände schließen, was natürlich zur Katastrophe führt. Ja. Da sind wir wieder bei Capra. Ist das Leben nicht schön. Der Kapitalismus wieder, der böse Bürgermeister, wir müssen das Geld verdienen, es geht nicht anders. Und dann natürlich, es muss doch anders gehen. Und ich finde auch den Aufbau des Films sehr interessant, weil er im Grunde einen starken Bruch ja hat. Er geht so bis 2/3 des Films, ist so, was man heute jetzt als klassischen Tier-Monster-Horror-Ding, es gab ja nach dem Weißen Hai ganz viele Piranhas und so weiter, die im Grunde immer nur weiße Haie imitiert haben, ohne dessen Klasse zu erreichen. Und das ist halt das klassische, okay, es gibt Hai-Attacken, die Bevölkerung ist in Unruhe und dann entwickelt sich das so weiter. Ich habe den erst vor 2 Wochen mit meiner Freundin zusammen gesehen und diesen Teil fand sie noch nicht so prickelnd, vielleicht weil das heute zum Klischee verkommen ist oder nicht mehr so die Spannung erzeugen kann. Aber dann nach 2/3 kommt der große Bruch. Nämlich, wenn sich der Sheriff und ein Haiforscher und ein Haijäger zusammen zu dritt auf ein Boot begeben und auf Haijagd gehen. Und dann wird der Film plötzlich enger, der Film spielt nur noch auf dem Boot und wie diese 3 Charaktere miteinander umgehen und auf den Hai stoßen. Und das finde ich, ich finde die hintere Hälfte vom Weißen Hai sehr noch sehr viel großartiger als die erste Hälfte. Das ist ja doppelseitig, was du gerade sagst. Die hintere Hälfte vom Weißen Hai ist der Schwanz. Und den sieht man so gut wie nie. Nee, du hast recht, das ist, natürlich wird es dann nochmal spannend. Aber ich finde den Voraufbau, das darf man eben nicht vergessen, der hat quasi, es gab ja vorher auch schon Tierhorrorfilme, so ist es ja nicht, haufenweise. Aber nie einen, der erstens diesen Erfolg hatte, zum anderen, der so diesen Aufbau hatte, den der grunddefiniert, selbst bei den Vögeln bei Hitchcock, den man ja auch als Tierhorrorfilm sehen kann, auch nicht so dieser Aufbau, wie er ihn da macht. Er baut ja wirklich diese Geschichte so auf, da eben auch die guten, einfachen Menschen, die böse Staatsmacht und dann eben auch in der Dreierkombination haben wir auch wieder diesen Sheriff, der eigentlich auch nicht sich mit den Haien auskennt. Der Haiforscher, ein reiner Theoretiker, Richard Dreyfuss auch in einer seiner ersten großen Rollen und Roy Scheider, der ja nun den Sheriff spielt, auch New Hollywood, da sind wir, einer von denen, die da Star werden würden in French Connection und sowas. Und die beiden sozusagen, die eigentlich eher einfache Leute sind, wo sich jeder Zuschauer identifizieren kann. Und dann dieser bärbeißige Haijäger, ich weiß, wie das geht. Pah. Dessen Schauspieler am Set, wie man hört, sehr häufig betrunken gewesen sein soll. Also sich sehr gut in die Rolle hineinversetzt hat. Ja, ich vermute, er dürfte auch öfter so. Also er wirkt einfach so, als würde er gerne trinken. Aber das macht er ist großartig da auch. Und diese Dreierkombination, gebe ich dir recht. Und die Zuschauer haben die Chance, diese Identifikationsfiguren, diese ganz normalen Alltagshelden zu haben, die eben auch nicht mal qua Job das können müssen. Weil der Sheriff ist ja auch nur ein ganz normaler kleiner Dorfsheriff. Der muss nicht auf Haie, mit Haien sich auskennen. Und man muss auch sagen, auch wenn viele vielleicht der Meinung sind, oder wie ich es gerade gemeint habe, dass die erste Hälfte ein bisschen konventionell ist, vom Erzählen her, um das schon mal vorwegzunehmen, weil ich das sonst bei den späteren Filmen ganz oft noch sagen würde, ist Spielberg ein wunderbarer Techniker. Also die Filme sind nicht langweilig inszeniert. Das hat ja auch seine Gründe, warum er als Regisseur so groß anerkannt ist und nicht, weil die Drehbücher oder so hat er in den seltensten Fällen selber geschrieben oder so. Also die Geschichten sind eigentlich schon da, aber er versteht es halt, die gut umzusetzen zusammen mit seinen jeweiligen Kameramännern oder Komponisten eben. Weil beim Weißen Hai sieht man das halt. Da sind wunderschöne Kamerafahrten, die auch mal länger dauern, wo die Leute sich noch sehr viel hin und her bewegen und sowas. Da muss man mal drauf achten. Eigentlich Szenen, die eigentlich banal sind von dem, was passiert, die aber trotzdem spannend inszeniert sind. Große Panoramen dann, aber auch, es wird dann enger. Also er kann wirklich beides, das große Panorama und den Raum auch dann enger werden lassen. Und gegen Ende wird der Film eben enger. Um dann aber am Schluss wieder übrigens, da sind wir wieder bei der Familie, wo ja doch auch Probleme sind. So ganz gut klappt es nicht mit dem Sheriff und seiner Frau und dem Kind. Das Kind muss gerettet werden, das klappt. Und auf einmal ist die Familie auch wieder zusammen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, die Familie, die wieder zusammenkommt. Das ist so, da ist das für alle weiteren Filme durchgehend Blaupause. Am Ende kommt die Familie zusammen. Das gilt nicht für alle. Wir werden auf ganz andere kommen, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Rolle immer wieder. Es unterscheidet den Film auch von vielen Nachahmern, dass Spielberg sich tatsächlich manchmal Zeit nimmt, diese familiären Momente zu zeigen, die gar nicht so viel mit der Hauptstory zu tun hat. Es gibt eine Szene, wo Brody, also der Sheriff, gerade sehr deprimiert ist, weil er sich wieder nicht durchsetzen konnte gegen den Bürgermeister und einfach nur am Küchentisch sitzt und so quasi grübelt. Und sein kleiner Sohn sitzt neben ihm und imitiert alles, was der Vater macht und so. Und das merkt der Vater dann auch und macht dann gezielt auch so diese Übungen. Und dann merkt man halt, dass sozusagen die Kraft, die geschöpft wird für die Probleme des Lebens, aus der Familie heraus genommen wird. Das ist eben Spielberg, für den das unglaublich wichtig ist. Die Familiengeschichte ist für ihn immer wieder wichtig. Und da sieht man es ganz genau. Und darum funktioniert der Film eben auch bis heute, glaube ich, so gut. Weil, wie gesagt, der ist Blaupause für wenn man heute eine Parodie sieht oder moderne Horrorfilme, egal wie die heißen, ob nun Zombie war oder dieser Piranha-Film, der jetzt auch war, Piranha 3D, der vor ein paar Jahren ins Kino kam. Alles Filme, die Grundgeschichte Spielberg immer wieder weggenommen. Irgendwo ist Spring Break oder keine Ahnung, Leute treffen sich, das große Fest müsste abgesagt werden, weil, und dann immer die gleiche Geschichte, nur eben gequirlt und er hat es damals als erster und eben nicht gequirlt und von daher auch sehr gut gemacht. Nächster Film, würde ich vorschlagen. Wa? Wir verirren uns sonst, wir werden eh über einige hinweggehen. So, sagen, wir kommen zum ersten Teil von 10 Stunden Filmlook um Steven Spielberg. Gleich der nächste Hit hinterher. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Genau. Ein Film, den ich persönlich nicht so sehr mag. Ich finde den toll inszeniert, also Spielberg, tolle Regie und sowas. Aber die Handlung passiert zu wenig. Es ist... Also in Unheimliche Begegnung der dritten Art geht es im Grunde darum, Außerirdische besuchen die Erde. Das ist im Grunde der Plot. So drei Viertel des Films bestehen daraus, dass so die ersten Anzeichen da sind und verschiedene Leute diese Zeichen sehen und dann ganz manisch das so verfolgen und merken, nein, da ist irgendwas, wir müssen zu diesem Ort hinfahren. Und ein bisschen Regierungstruppen, die irgendwo geheimnisvolle Sachen machen. Und am Ende des Films sozusagen kommen dann auch die Außerirdischen und sie werden begrüßt und es ist eine ganz große Veranstaltung. In der Form so stark natürlich noch nie da gewesen. Also gut, Science-Fiction gab es gerade in den 50ern sehr viel und so. Dann war das meistens relativ flache Geschichten mit sehr abenteuerlastig. Hier wurde es ein bisschen realistischer vielleicht gemacht, wie man sich wirklich fühlt, wenn Außerirdische kommen, was das mit einem macht, wie die begrüßt werden und wie mit ihnen kommuniziert wird. Und Jean-Luc Godard spielt mit, berühmter Filmkritiker und Regisseur. Nee, du meinst François Truffaut. Meine ich, verdammt. Mach doch nichts. Vorhin, glaube ich. Vorhin habe ich Godard erwähnt, also, dann nehme ich mal Godard mit. Nein, ich glaube, Godard wäre da nie aufgetaucht. Da ist Godard ist ja ein Arsch, was sowas betrifft. Nein, der Truffaut ist da. Der große Antipode von Godard. Truffaut ist mit dabei. Was ein deutliches Zeichen auch ist, da sind wir wieder in der Filmgeschichte, dass sich eben natürlich auch Spielberg mit Filmgeschichte mit groß geworden ist. Natürlich auch mit Truffaut mit groß geworden ist. Mir gefällt er auch nicht so gut, gebe ich dir völlig recht. Ich finde ihn furchtbar esoterisch. Diese blöde Musik, warum bauen die alle diesen Berg nach? Warum bekommen die auf all diese Gedanken? Wir müssen ja jetzt hinfahren. Was können die Außerirdischen kommunizieren, die auch über Gedanken? Wir wissen das nie so genau. Ich fand das relativ grauenvoll. Also ich weiß, das ist ein toller Film und großartiger und er hat seine Meriten. Es ist nur überhaupt nicht meiner gewesen. Mein Gott, was für ein kackdover Film. Weil er gut gemacht ist, natürlich, aber so esoterisch. Und da sind wir aber dann auch wieder in der Jugend von Spielberg. Spielberg groß geworden, wie gesagt, Cincinnati geboren. Der ist aber, glaube ich, er ist in Wüstengegenden groß geworden, draußen, hat sehr viel Himmel immer. Das war für ihn sehr wichtig. Der bis heute Himmelsbeobachtungen, UFOs interessiert ihn. Und genau so ein esoterischer Schmonzes ist das geworden. Und darum finde ich den ganz grau. Fand ich den damals furchtbar. Ich habe ihn sogar als Kind, Heranwachsender im Kino gesehen und dachte mir, damals war es okay. Aber ich war auch erst 14. Da kann man, macht Filme immer viele Sachen toll, die nicht toll sind. Wahrscheinlich treffen hier die typischen Vorwürfe zu, die man Spielberg macht, dass er ein bisschen kitschig ist, sehr gefühlsbetont und so etwas einfältig manchmal auch, was Probleme angeht. Du hast es ja selber schon genannt, Generallösung ist mal Familie. Familie ist das Wichtigste und alles ist gut. Diese Kommunikation mit den Außerirdischen über Musik, das hat wahrscheinlich auch keinen größeren Hintergedanken, außer dass das ein schöner Gedanke ist, dass die Musik sozusagen ans Gefühl direkt geht, ohne irgendwie faktisch was zu sagen. Das ist ja wirklich, da merkst du wieder, für ihn ist Musik wichtig. Also diese Wichtigkeit der Filmmusik mit dem einen Komponisten. Und diese unglaubliche Wichtigkeit, das ist wieder interessant natürlich, dass er tatsächlich Musik als Kommunikationsform sieht, fand ich dann noch das Einzige, was mich wirklich dann fasziniert hat, dass es darüber geht. Und das ist ja mein Nachteil, wenn man ich ein bisschen älter bin und viele Filme so gesehen habe, damals war sowieso Spielberg der Feind, weil man ging in französisches Kino, wo sich zwei Menschen im Restaurant unterhielten. Das war das Große. Ja, und das mit dem Blockbuster-Kino sozusagen die Kinokultur wieder kaputt gemacht. Ja, vor allem, weil damals darf man nicht vergessen, Blockbuster hieß in den 70ern Kinos der Ufer, das war Herr Riech, und der baute die Kinos so, dass man also überall in den großen Kinosälen Kino hatte. Ich werde nie vergessen, ich habe damals einen der Star Wars Filme, den zweiten gesehen, in einer Kinoleinwandlänge von vielleicht 2 Metern gefühlt. Vielleicht waren es 3 und das hätte ich auch nicht machen müssen. Und das war, früher war es wahrscheinlich mal ein Raum gewesen, wo das Putzzeug lag. Und dann haben sie gesagt, machen wir noch einen Kinosaal draus und hey, zeigen wir es da auch. Und war sehr schön. Und von daher ist das natürlich das Problem. Aber wir kommen zurück zu den Filmen und der nächste war sein erster richtiger Flop, Megaflop sogar. 1941. Ja, 1941. Wo bitte geht's nach Hollywood? Ja. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen ist der Titel sehr albern. Also ein Film 1941 zu nennen, ist nicht albern, aber nicht sehr erfolgsversprechend. Ja. Also so blank 1941, gerade Kriegsthematik, war vielleicht auch nicht so. Es war ja noch, war Vietnamkrieg da noch? Nee, war schon vorbei. Aber ja, worum geht's? Es spielt zeitlich kurz nach den Angriffen auf Pearl Harbor. Und es ist eine Komödie, die sozusagen die Hysterie in Amerika ein bisschen auf die Schippe nimmt, ganz konkret in Hollywood. Hm. Sehr viele verschiedene skurrile Charaktere. Ein Militärkommandant, der gerade sich lieber Dumbo im Fernsehen anguckt, als sich jetzt um die Front zu kümmern. Ein japanisches U-Boot, was ich glaube, ohne offiziellen Befehl nach Hollywood schippert, um da Ruhm und Ehre sozusagen zu erlangen. Und am Ende, glaube ich, ein Riesenrad abschießt, um zu sagen, dass sie wenigstens etwas geschafft haben. Ja. Christopher Lee als deutscher Verbindungsmann auf diesem japanischen U-Boot mit drin. John Belushi, Dan Aykroyd in der Hauptrolle. Ja. Das Interessante ist, weil du gesagt hast, riesiger Flop. Also ich nehme das auch als Flop wahr und die Kritik war auch damals vernichtend. Aber hat 35 Millionen gekostet und hat 90 Millionen eingespielt. Ui. Also, da hätte ich nicht gedacht, weil ich las auch, dass er nicht gefloppt hätte. Also es war, galt als Flop, auch als finanzieller Flop, merkwürdigerweise. Aber ich glaube, wenn er so viel eingespielt hat. Wer weiß, vielleicht spielten da noch andere Ausgaben mit rein, die nicht offiziell erfasst werden oder so. Man kann sich ja auch vorstellen, Weißer Hai, unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Man sagt sich, okay, Spielberg-Film, jetzt sein dritter großer, der wird bestimmt toll, dass zumindest erstmal am Anfang alle reinrennen. Und 35 Millionen war natürlich ein hoher Preis. Und ich muss dazu sagen, ich mag den. Weil das ist so eine Komödie, die wirklich nicht funktioniert in einigen Stellen. Das geht auch nicht. Aber dadurch, dass der Film so etwas angenehm Verunglücktes hat, technisch eben nicht so einwandfrei ist, weil er so viele Seitenstränge erzählt, die nie ganz zusammenfinden. Weil er hat sonst immer so Seitenstränge, die man zusammenfinden wieder. Hier dröselt es wirklich auf. Wo du auch immer sagst, warum macht er das? Weil es einfach schön ist. Ich sage mal, diese alte Geschichte, warum leckt sich der Hund die Eier? Weil das kann. Und das ist genau so. Das ist so ein Eierleckfilm, weil der kann das und der macht das. Und es ist einfach, ich tue da alles rein, was ich immer schon mal reintun wollte. Ja, es hat so ein bisschen Varieté, es hat von allem etwas. Viele Figuren, viele kleine Geschichten. Ich glaube, es gibt eine Tanznummer mit Matrosen in irgendeiner Armeebar oder sowas. Das ist schon ziemlich verrückt. Ich muss den mal wieder sehen, glaube ich. Es gibt so einen Film, ich habe neulich eine schöne Liste gefunden im Netz, so 10 Filme, die ihn sehr beeinflusst haben. Und einer der angeblich ganz einflussreichen, was ich vorher nicht wusste, dass es das sei, ist der Film Die größte Show der Welt. Das ist so ein Zirkusfilm. Und wenn man den sich anguckt, mal ein bisschen, merkt man, da gibt es Parallelen. Wahrscheinlich geht es wie oft bei Spielberg einfach Spektakel. Es ist Spektakel und es ist der auch. Es ist ein Riesenspektakel, lauter Zirkusszenen aneinander und da ist James Stewart mit dabei, aber als Clown, was auch nicht in dem Film so funktioniert, aber egal. Das Schöne ist nur, daran erinnert es ein bisschen, wo ich sage, dass es diesen Spektakelcharakter hat und so eine richtig riesengroße Show, da muss das Riesenrad, das wird ja nicht nur zerstört, das rollt ja ins Wasser rein über diesen Steg und dieses rollende Riesenrad wird quasi 2 Jahre später zu einem rollenden Ball, der einen Archäologen verfolgt. Kurz, also das ist wirklich so ein Ding. Wenn man die Ideen hört oder so, also ich persönlich finde das schon sehr lustig, dass überhaupt diese Idee genommen wird und auch umgesetzt wurde. Ob es dann effektiv im Film funktioniert, ist vielleicht noch eine andere Frage. Aber wie du sagst, sie können es und sie haben es gemacht. Und das ist, glaube ich, alles, was man zum Film sagen kann. Das Interessante ist noch, wer den Film geschrieben hat. Nämlich Robert Zemeckis, Bob Gale und John Milius. Robert Zemeckis und Bob Gale, Zurück in die Zukunft. Dann wenige Jahre später. Ja, produziert übrigens dann von Spielberg. Genau, also da ist schon diese Verbindung da. Wie John Milius da reinpasst, erklärt sich mir nicht ganz. Der hat nämlich später Conan der Barbar Regie geführt. Und auch noch 1-2 andere Filme, die ein bisschen reaktionärer sind. Also Milius gilt als ganz rechte Socke, der darf auch seit Jahren nicht mehr drehen. Hat aber ein paar kluge und gute Filme gedreht. Es gibt nämlich interessanterweise eine Milius-Doku, soweit ich weiß. Und da ist auch Steven Spielberg mit dabei. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das so als Wegbegleiter untergebracht habe. Ja, so und abhängig. Das fand ich aber, da war ich überrascht. Also hat er sich tatsächlich mit ihm beschäftigt. Also er ist, John Milius hat ja, ist eine ganz interessante Figur, weil er wirklich auch interessante Sachen geschrieben hat, sehr unterschiedliche Sachen. Er gilt eben als reaktionärer Knochen, was er auch ist. Hat mit Eastwood ja auch zusammengearbeitet und anderen und hat sich auch irgendwann ein paar Megaflops geleistet. Aber interessant ist er bei diesem Flop eben auch mit dabei. Passt wieder, weil Milius irgendwie bei riesengroß und sinnlos. Und da kann einer wie Milius, passt da bestens da rein. Aber ich hatte ihn nicht auf dem Pile, dass er mitgeschrieben hat. Schön, das zu wissen. So, nächster Film. Nach dem großen Flop kommt wieder ein großer Erfolg, und zwar Jäger des verlorenen Schatzes. Dazu muss man sagen, der Weiße Hai war ja einige Jahre der erfolgreichste Hollywood-Film aller Zeiten, wurde dann von einem anderen Film abgelöst, der 2 Jahre später gedreht wurde. Und der Regisseur dieses Films ist auch dann interessanterweise der Produzent und Mitentwickler von dem Film, über den wir jetzt reden. Natürlich ist es George Lucas. George Lucas mit Star Wars den Weißen Hai abgelöst als erfolgreichster Film. Und jetzt quasi sehr eng mit Jäger des verlorenen Schatzes verbunden mit Spielberg. Ja, die Rolle von George Lucas bei Indiana Jones. Eigentlich hat er, glaube ich, die Grundidee hat er entwickelt, die Charaktere. Hat das Drehbuch allein geschrieben oder zumindest nicht mit Spielberg zusammen? Also dazu muss man sagen, Spielberg schreibt wenig. Das liegt aber daran, dass er, bei uns heißt es Legasthenie, in Amerika nennt es ja Dyslexie. Genau. Weil das machen wir hier nicht, weil Dyslexie bedeutet hier sehr viel Schlimmeres. Da ist es tatsächlich in erster Linie auch so eine Leserechtschreibschwäche mit. Und das hat er und er ist im Schreiben nicht gut. Ein Schicksal, das er interessanterweise mit Tarantino teilt, obwohl er auch viel schreibt. Soll aber auch ein Grund gewesen sein, warum er früher sich viel dann so ein bisschen Einzelgänger und dann mit Filmen beschäftigt, anstatt mit Freunden Party zu machen, weil er halt auch gehänselt wurde deswegen. Wobei ich mich wundere, dass jemand, der nicht richtig schreiben kann, so gehänselt wird. Aber wir wollen es glauben, dass es so war. Auf jeden Fall war er ein bisschen Einzelgäner. Es gibt so dieses Buch über die New Hollywood Raging Bulls, wo die Rede ist, dass er ein sehr ruhiger war. Also er hat ja zwei Frauen gehabt. Also seine aktuelle ist ja Kate Capshaw, davor hatte er auch eine Schauspielerin, die haben sich ihn jeweils genommen. Den will ich und den kriege ich. Und der Spielberg sagt immer, ja, machen wir das so. Amy Irving war die davor. Amy Irving war die erste, die wollte ihn haben, bekam ihn, dann sagte die Capshaw, jetzt will ich ihn haben, hat mit ihm gedreht und dann bekam Capshaw ihn und Capshaw hat ihn bis heute. Aber es war so, die Frauen sagten, der ist es. Netter, ruhiger, eigentlich angenehmer Geselle, der mit dabei ist. Und, ja, eigentlich verwunderlich, dass ein Regisseur, der so mehr introvertiert ist und nicht so durchsetzungsstark von der Persönlichkeit her, dass das überhaupt ein Regisseur werden kann, der dann auch natürlich große Produktionen leitet und so. Das heißt, er scheint ja wirklich allein durch sein Talent überzeugt zu haben, dass ihm Leute Filme anvertrauen und nicht, weil er sich irgendwo eingesetzt hat, unbedingt einen Film machen zu können. Der ist, na, hat er schon. Aber auf seine Art eben, auf diese sehr ruhige, ich würde das gerne machen, mich interessiert das. Und da er wirklich gut ist und talentiert ist, obwohl ich gestehe, ich nicht so ein großer Fan bin, aber er ist gut und talentiert und kann was. Und Indiana Jones ist auch ein Film, den ich einfach, also heißt ja Jäger des verlorenen Schatzes, ist einer meiner persönlichen Mitlieblingsfilme. Er ist einfach ein wundervoller Film. Das würde ich so unterschreiben. Ganz großartig, noch nicht so sehr verspielt, wie dann die Fortsetzung. Aber ein wunderbarer Abenteuerfilm, gab Vergleichbares lange Jahre vorher nichts. Das basiert ja dann auch auf den kleinen Abenteuergeschichten, die so in den 40ern, 50ern im Fernsehen auch liefen. Die Serials der 30er waren auch mit dabei. Serials der 30er, genau. Das sieht man richtig toll, wenn man diese Serials sieht, teilweise wieder 1:1 Elemente übernommen werden. Die Peitsche, der Hut, sich irgendwo rüberschwingen. Damals immer noch so mit Cliffhanger, so wird der Held es schaffen, aus dieser brenzlichen Situation herauszukommen, so im Grunde wie Comic-Hefte, nur auf der Leinwand. Und das jetzt halt in moderner Form, Ende 70er war das? 81. Schon in den 80ern. Die große Zeit sozusagen, die späten 70er und die 80er, dann, wo man sagt, das ist so Spielbergs Zeit gewesen. Man hat das Gefühl, in den 80er Jahren hat er jeden Film gedreht, der im Kino erfolgreich war. Und dazwischen liefen ab und zu mal ein paar andere amerikanische, die dann aber von seinen Protégés gedreht wurden, gefühlt. Das ist auch einer der Gründe. Ich meine, ich bin Anfang der 90er groß geworden und lange Zeit gab es für mich keinen anderen Regisseur außer Steven Spielberg. Natürlich kann ich auch andere Filme oder so, aber ein Regisseur hat sich mit Namen kennen. Das war immer Spielberg für mich. Ja. Spielberg ist der große Regisseur, es gibt keine anderen, beziehungsweise bei anderen sind die Regisseure nicht wichtig, aber Spielberg, wenn der einen Film macht, wird das ein großartiger Erfolg. Ja. Aber wir werden noch dazu kommen, dass es auch in seiner großen Zeit kleine Lücken gibt, die gar nicht so erfolgreich waren. Ja, aber Indiana Jones, großartig. Wir können ja ein bisschen vorweggreifen schon. Die anderen Teile auch gleich mit. Nicht wegfrühstücken, das wäre falsch. Den Indiana Jones, der Tempel des Todes, den zweiten von 84, den ich okay finde. Also nicht okay, er ist eigentlich ein sehr guter Film, aber im Vergleich zum ersten ist er nur okay. Wenn der dritte, dann der letzte Kreuzzug von 89, dann wieder mehr als okay ist. Der ist richtig... Das sehe ich ähnlich. Der geht ab. Also Teil 1, Teil 3, Teil 2, das wäre so meine Einstufung von der Qualität her. Teil 2 aber sehr ungewöhnlich düster. Ja. Zwar auch sehr alberne Szenen drin, aber auch sehr düster, gruselig. Und das ist eine ganz interessante Mischung, was den Hintergrund des Films angeht, weil George Lucas, der den Film wieder geschrieben hat, zu der Zeit eine Scheidung durchgemacht. Man sagt, dass er seine schlechte Stimmung sozusagen mit in den Film eingebaut hat. Ja. Und auf der anderen Seite, Steven Spielberg lernt seine spätere Frau kennen, Kate Capshaw. Ja. Die der schlechteste Punkt in dem Film ist, muss man leider so sagen. Ja, sehr nerviger Charakter. sie ist auch keine gute Schauspielerin. Ich glaube, es war gut, dass sie irgendwann sie geheiratet haben und dass sie weg war auch vom Spielen. Sie musste nicht mehr davon leben. Sie konnte andere Dinge tun. Die haben ja wie viele Kinder? 3 eigene und irgendwie noch adoptiert. Die haben, sie hatte, glaube ich, doch wen mitgebracht. Hat ein Kind hatte sie schon und dazu kommen aber noch adoptierte 4 oder 5. Also sie haben ganz viele Kinder jedenfalls. Man muss auch sagen, wenn man das so wie bei der Bond-Reihe oder so betrachten will, der Sidekick sozusagen vom Helden in dem Film, überhaupt kein Vergleich zu Karen Allen aus Jäger des verlorenen Schatzes. Die eine großartige Rolle. Karen Allen ist sehr, sehr eigenständig. Die hat eine Trinkerszene da, die ist der Hammer. Eben, steht halt nichts nach Indiana Jones. Kann selber auch zulangen und so. Kann sich selber helfen. Und das ist, sie ist wirklich und sehr klar gegenüber ihm eingestellt. Da hast du immer das Gefühl, naja, die andere ist so, die ist dabei. Kate ist dabei, macht das mit. So muss es sein. Und dann ist der letzte Kreuzzug, der von 89 wieder ganz groß, unter anderem natürlich, weil du sagtest Bond, da ist dann quasi Bond, der Bond drin, Connery als Vater. Glaube ich, das erste Mal, wo ich hier so eine Vaterfigurenrolle hatte und wo er aber auch richtig gut ist. Also es ist sehr, sehr toll. Also wirklich ein richtig großer, der Film ist großartig und Connery ist in diesem Film auch sehr, sehr gut. Und es ist vor allen Dingen, diese Vater-Sohn-Geschichte funktioniert da auch sehr viel besser, dass quasi der eigentlich strahlende Held plötzlich, man merkt, er ist auch nur der Sohn von einem übermächtigen Vater, der ihn nicht ganz ernst nimmt und so, woraus sich sehr viel Humor in dem Film entwickelt. Und es funktioniert sehr viel besser als in dem 4. Teil, den wir jetzt nicht ganz ausklammern wollen, auch wenn ich nicht gerne drüber rede. Aber da wurde das ja auch versucht zu wiederholen. Okay, wieder Vater-Sohn-Geschichte, nur dass Indiana Jones diesmal der Vater ist. Ja. Aber wenn dann eben der Sohn noch nicht so ein Standing hat, noch nicht überzeugt hat den Zuschauer und es auch im Laufe des Films nicht tut, dann funktioniert das nicht, weil dann gibt es nicht einen starken Helden und einen übermächtigen Vater, sondern es gibt einen Helden, der plötzlich nicht mehr so toll ist und einen Sohn, der nur ein Würstchen ist. Ganz massiv. Also der hat schöne Momente. Also auch da wieder die Geschichte, also wenn er sagt, wird, ja, die Geschichte ist nicht toll, die Geschichte hat Momente. Aber da ist auch wieder, und da sage ich, da kommt es wieder zu dem schrecklichen, unheimlichen Begegnung, diese Esoterik. Mhm. Kristallschädel, das sind eigentlich Außerirdische, natürlich. Was haben die anderes zu tun? Die lassen Kristallschädel auf der Erde zurück und haben irgendwo einen Esoterik-Workshop noch zusammen gemacht, wo man mit Klangschalen sich dann sitzt und sich freut. Das ist, fand ich, einfach öde und doof. Und dazu kam, dass der Shia LaBeouf, mittlerweile ist er ja komplett durchgeknallt, damals noch nicht durchgeknallt, Man dachte, der wird der neue große Superstar, ist er seitdem nicht mehr geworden irgendwie, schon wieder auch ein paar Jahre her, 2008 war es. Du hast recht, der ist als Held nicht gut und dann hast du eben eine so gute Böse, die tatsächlich dann so ein bisschen verpulvert wird, weil sie dann dumme Sachen macht. Ja, aber trotzdem mit einer Kraft, einem Witz. Und das Schöne ist, die Selbstironie ist immer noch da, Gott sei Dank. Aber sie ist zu selten. Der Film ist wahrscheinlich der am wenigsten selbstironische. Also ich finde es gerade, ich mag das so im letzten Kreuzzug, wenn es darum geht, warum heißt eigentlich Indiana Jones Indy? Wegen des Hundes. So Sachen, wo sie, mein Gott, das muss man erstmal machen. Dass man den Helden komplett eigentlich zum Deppen werden lässt. Am Ende des Films, ja. Ne? Wo eigentlich, und trotzdem mit der Musik dann von John Williams, wenn sie in Sonnenuntergang reiten, eigentlich auch super Klischeebild, funktioniert aber wunderbar, ist ja eben auch eine klassische Abenteuergeschichte. Ja, ich finde Teil 4, der hat durchaus seine Momente. Man merkt, hier ist wieder dasselbe Team am Start und die funktionieren auch sehr schön. Der Film ist nicht so schlecht, wie ihn viele machen, dass sie sagen, dass alle schrecklich sind. Großartige Entscheidung, Karen Allen wiederzuholen, eben gelernt aus der Geschichte, dass sie eine sehr beliebte Figur war. Aber der Film wird halt durch dumme Momente kaputt gemacht und die Handlung ist, die waren nicht immer komplett schlüssig und logisch in den ersten 3 Teilen, aber im 4. Teil ist sie wirklich völlig abstrus und man fiebert nicht mit und man weiß nicht, warum müssen die jetzt noch einen Wasserfall runterfallen und warum sind die auf einmal in diesem Tempel, von dem man noch nie was gehört hat. Es ist so, wir sind uns da einig und sind schon eigentlich beim nächsten Film. Wir bleiben bei Außerirdischen, nachdem wir eben... Wir bleiben bei Außerirdischen, der berühmteste Außerirdische wahrscheinlich aller Zeiten. E.T. Interessanterweise gibt es ja einen 2011-Film von jemandem, von Edgar Wright, der ein Vorbild auch in Spielberg sieht, nämlich den Paul, ein Alien auf der Flucht, wo Spielberg sich übrigens selber spricht in dem Film nebenbei auch. Und da taucht quasi dieser E.T. nochmal auf. Im weitesten Sinne, dieser Paul ist natürlich ein durchgeknallter E.T., der eher anders ist. Dieser E.T. ist ja niedlich. Ja. So niedlich ist der. Und das ist vielleicht auch ein Problem, weil man sagen kann, der Film ist ein schöner Kinderfilm. Ich selber habe ihn als kleines Kind, glaube ich, nicht gesehen. Ich war schon ein bisschen älter. fand den aber damals tatsächlich noch besser als heute. Also es ist wieder die typischen Spielberg-Vorwürfe. Es ist kitschig, es sieht Familie sehr ans Herz und so. Das kann auch schön sein, man muss das ja gar nicht so zynisch betrachten. Aber trotzdem, ich habe den Film vor 2-3 Monaten noch mal gesehen und mittelmäßig, also für Spielberg-Verhältnisse. Also ich habe ihn, als ich damals im Kino sah, auch geheult, wie alle anderen. Und auch nicht aus dem Grund, weil ich ihn doof fand. Ich fand den Film nachher auch doof. Aber ich habe trotzdem, weil der Film reißt einen mit, der ist in all seiner Kitschigkeit, in all diesem großen, super amerikanischen Oberkitsch, ist er trotzdem grandios. Ich mag ihn trotzdem überhaupt nicht. Obwohl er diese Kitschigkeit, ich bin einfach persönlich kein Fan von diesem so gekitschten. Das ist mir dann einfach, das ist zu viel. Das ist wirklich sehr, sehr sahnig und süß und traurig und hoch. Und es funktioniert aber auch. Da muss ich sagen, er funktioniert. Und da deshalb ziehe ich den Hut. Es ist nicht mein Kino, aber es funktioniert. Und es ist trotz allem eben mutig, weil dieser Außerirdische ist eben keine Schönheit. Er hat da wirklich ein Ding dahingestellt, wo man sagt, der ist eigentlich furchtbar hässlich. Und den kann man auch erst nicht, dann nicht. Es ist nicht plüschig, es ist kein Teddy, es ist im Grunde ein schrumpeliges Ding. Was du kannst es immer nachher verkaufen, wenn du es nachher, die Eltern würden sagen, wir können doch nicht irgendwas, was aussieht wie ein Hodensack, mit Augen den Kindern zum Spielen geben. Kann man, aber sollte man nicht. Und deshalb ist das Faszinierende, diese Hässlichkeit zu nehmen und die aber in auch was, so was Süßes, Niedliches nochmal umzumünzen, das ist schon Kunst, hohe Kunst, und aber nicht meine in dem Fall. Weniger hohe Kunst war es dann die Entscheidung, wann war es, 2008 oder so, die Waffen im Film durch Handys zu ersetzen, digital. Und einige... Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Einige Zeilen. Also es gab eine überarbeitete Fassung von E.T., wo den Regierungsbeamten, die da eigentlich mit Maschinenpistolen rumlaufen, da hat Spielberg gesagt, das ist zu hart für Kinder, das ist auch nicht realistisch, dass wenn Kinder anwesend sind, dass da die Armee mit Waffen hantiert oder so. Und hat dann tatsächlich digital die Waffen durch Walkie-Talkies ersetzt. Es sah wohl schrecklich aus, es fanden auch alle ganz schrecklich. Und Spielberg hat auch einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, oh, das bereue ich, dass ich das gemacht habe und ich ändere das wieder um. In den Blu-ray-Fassungen. Zu Recht. Das ist wirklich furchtbar geworden. Ja, und danach haben wir schon den Film, der ein bisschen tragischer war an einigen Stellen. Unheimliche Schattenlichter. Das ist ja Twilight Zone, der Film, wo ja einer der Schauspieler gestorben ist durch bei einer Stunt-Szene. Das heißt, ein Hubschrauber hat ihm quasi den Kopf weggefetzt, was nicht schön ist. Und von daher war der so ein bisschen, das ist im Grunde genommen, geht er aber in die Kindheit wieder zurück an seine, nämlich an die berühmte Twilight Zone, diese Serie, die ich auch bis heute großartig finde und die ihn sehr beeinflusst hat. Er hat ja nun auch dann selber so eine Serie angefangen, Unglaubliche Geschichten, ist aus den 80ern, wo er auch selbst 2 Folgen Regie geführt hat. Wo er selber versucht, es mal aufzunehmen, dieses Twilight Zone, diese Twilight Zone-Geschichte. Der Film, ich mag ihn, hat ein paar, drei schöne Erzählungen aus den also alten Twilight Zone-Sachen nochmal neu realisiert. Und die sind ganz gelungen, finde ich, alle drei. Aber es ist eben Episodenfilm. Episodenfilm im Kino ist immer Episodenfilm und ist immer schwierig. Diese Omnibus-Filme, ich finde nicht, dass die gut funktionieren. Das ist auch Ansichtssache. Wie geht's dir? Ich selber habe ihn leider nicht gesehen. Ich finde schon interessant, dass du sagst, dass er tatsächlich im Kino lief, weil ich kenne sowas meistens eher Episodenfilme eher als TV-Filme dann, wo das stattfindet. Interessanterweise, um zurück in die 60er zu gehen, waren die ein großer Hit. Also die berühmten sind von Amicus, eine britische Firma, die haben so eine Dinger zusammengeschnitten, weil man dann mit relativ bekannten Autoren und Schauspielern so kurze Segmente hatte, das sah ganz gut aus, kleine Rahmenhandlung gebastelt, fertig war der Film. Es war nicht so teuer. Todeskarten des Dr. Schreck, so ein Beispiel dafür. Der jetzt übrigens gerade wieder auf einer ganz schönen neuen DVD erschienen ist und sowas. Die sind gelaufen. Es gab auch ein paar englische schöne Sachen auch dabei, durchaus gelungene. Aber insgesamt hast du immer das Problem, dass du eigentlich das Gefühl hast, du siehst eine Fernsehgeschichte, weil die Sachen nicht zusammengehören. Natürlich hier mit großem Budget hergestellt und schön gemacht eigentlich ein. So. Aber gut, wir machen weiter mit dem nächsten großen, wa? Indiana Jones hatten wir ja schon. Genau, ich hatte Stroke of Genius hier noch zu stehen, TV-Miniserie, sagt mir auch nichts. Ehrlich gesagt nicht kenne. Ist auch uncredited, also. Genau, aber er hatte ein Introductory Segments. Dann habe ich auch noch weiter, Unglaubliche Geschichten, TV-Serie, 2 Episoden. Das ist die Sache, die beginnt aber von 85, auch im gleichen Jahr entsteht der Film. Das habe ich ja gesagt, die Serie, die er produziert hat, die Unglaublichen Geschichten, habe ich sogar, besitze ich sogar und habe sie auch mir angeguckt zum Teil. Sind eben nicht so gut, wie es die alte Twilight Zone war. Aber die war damals wegweisen und er versucht es aufzunehmen und dann sind es eher niedliche Geschichten. Die nette Mumie von nebenan und Opa ist doch ein lieber Kerl, alles ist schön. Meistens eher freundlich, fröhlich und das ist nicht so gelungen. Und dann die Farbe Lila. Ja, ein Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, ein Rassismusdrama. Whoopi Goldberg, erste Rolle, weiß ich nicht, zumindest die erste ihr Durchbruch große Bekannte, Fall. Ihr Durchbruch. Die quasi, tja, wie soll man es sagen, Südstaaten-Drama zur Zeit der Sklaverei, vom Schicksal gebeutelt, in der eigenen Familie irgendwie von ihrem Mann geschlagen, sehr viel. Rassismus wird drin vorkommen, du kannst wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Ja, das ist es. Und das, ich fand es furchtbar. Es war so ein Film, den ich mir angucken musste. Wenn die Frau, die man sehr, sehr, sehr schätzt, darauf besteht, diesen Film zu sehen, geht man mit ihr dahin, guckt ihn sich an und sagt die ganze Zeit über, warum gucke ich mir jetzt diesen Film an? Der ist richtig tragisch und es ist furchtbar und es ist nicht toll. Frauen soll man nicht hauen, muss man nicht machen. Und Männer, die trinken, sind nicht nett. Und Frauen, die sich dann zusammenfinden und gemeinsam, das ist schön. Das ist, glaube ich, sogar Oprah Winfrey ist auch mit in dem Film dabei. Kurz, ich habe das damals nicht gewusst, das Oprah. Ich habe wirklich nur erkannt, dann auch, weil ich sie später wieder gesehen habe, die Whoopi, aber Oprah nicht. Ich fand den Film richtig furchtbar. Aber ich gestehe, das sind so Filme, die sind eben auch nicht meine. Punkt, aus, Ende. Ich werde da immer sitzen und sagen, ja, wenn es so richtig groß, tragisch wird, lass mich raus. Man könnte auch sagen, das werden wir auch gleich bei den weiteren Filmen noch sehen, dass zumindest was so die Filmpreise angeht, Oscars an erster Linie, es da auch langsam zu bröckeln anfing, weil die Filme vorher, Weißer Hai, 1941 mal ausgelassen, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T., Indiana Jones, die Filme, immer Oscars, zumindest so 2, 3, 4, in technischen Kategorien mehr. Genau. Grundsätzlich aber so gut wie jeder Film immer Oscars. In Farbe Lila der erste, der komplett leer ausgegangen ist. Und das, obwohl er eigentlich heutzutage durchaus noch bekannt ist. Ist einer von den großen Klassikern und Leute lieben ihn. Und das ist auch ein Film, wenn man den mag, also es ist Rassismus, Kitsch. Rassismus ist eigentlich gar nicht das Hauptthema. Es ist, das Hauptthema ist wirklich auch wieder die Beziehung eigentlich zwischen den, in der familiären Gewalt dort. Also das ist ja wirklich, ja, es ist halt super. Man könnte sagen, es ist wahrscheinlich ein gutes Setting, weil familiäre Gewalt ist ja sowieso immer schwierig und man könnte sagen, wo findet man Hilfe, wenn in der eigenen Familie alles schief läuft, aber wenn man auch noch schwarz ist zur Zeit der Sklaverei und dann hat man in der Familie Probleme, an wen soll man sich wenden? Ist es eben doppelt schwer. Das ist mal wieder das Thema von ihm natürlich, die Familie, die nicht funktioniert, die Scheidungsangst, die Trennungsangst, die er ihn immer begleitet hat, weil seine Eltern geschieden waren und er damit nicht glücklich war und deshalb, ja. Dann das nächste ist Reich der Sonne. Und dazu muss ich sagen, einmal gesehen, ganz lange her bei mir. Und habe irgendwie auch die Erinnerung, war monumental. Und ich bin vor dem Fernseher, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich bin eingeschlafen. Okay, ich hab ihn gar nicht gesehen. Christian Bale, Durchbruch, also so eine erste große Rolle. Man erkennt ihn aber, wenn man es weiß, ja, aber wirklich, er ist ein kleiner Junge. Der sehr ist klein, sehr okay. Klein. Aber zumindest habe ich hier das erste Mal rausgelesen, vielleicht irre ich mich auch, was bisherige Filme angeht, der erste kommerzielle, wirkliche Flop. Weil der Film hat 38 Millionen gekostet und hat nur 22 Millionen eingespielt. Oh, gut, lass uns gar nicht weiter drüber reden. Der nächste Flop folgt ja quasi. Erstmal Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, ein Hammer. Und dann der große Flop, weil auch wieder super, super, super kitschig. Ja, Always. Der Feuerengel von Montana. Richard Dreyfuss Hauptrolle, aus dem Weißen Hai schon bekannt. Und letzte Rolle von Audrey Hepburn. Ah ja. Letzte Rolle von Audrey Hepburn, soweit ich weiß, letzte. Und da sieht sie halt schon alt aus. Und ihr wunderschöner, langer Schwanenhals sieht faltig aus. Man sagt sich, ich will auch sterben. Also bevor ich so werde wie sie, weil sie läuft da im weißen Kittelchen rum und ist irgendwie ein Engel. Es sind Engel wieder und es ist alles Kitsch und furchtbar. Ja, es geht irgendwie, Richard Dreyfuss ist Löschflugzeugpilot. Ja. Löschflugzeugpilot, der relativ am Anfang des Films stirbt. Und dann aber als Geist einen jungen, aufstrebenden Piloten sozusagen begleitet und berät und dann aus einer lebensbedrohlichen Situation heraus rettet. Aber weil er seine Frau dann will, wird das natürlich schwierig und dann findet das Dreyfuss nicht so gut. Und das stimmt, im Grunde muss er quasi seine eigene Liebe, nachdem er selber gestorben ist, mit wem anders zusammenbringen. Ne? Selber sich das aufgeben, dass er sie nicht mehr haben kann. Gedacht, klingt das sehr schön. Gefilmt ist es. Es war ein Flop und es war zu Recht ein Flop. Ja. Und es folgte der nächste Flop auf dem Fuße. Nämlich Hook, den ich im Kino sah und ich war echt, ich war kurz davor, was auf die Leinwand zu werfen. Ich war richtig sauer. Ich mag diesen kleinen alten Peter Pan Zeichentrickfilm und ich brauche nicht, er ist jetzt erwachsen, die Kinder sind erwachsen und Peter Pan ist auch erwachsen geworden, lebt in der Menschenwelt, aber eigentlich ist er noch Peter Pan. Nein, er ist leider Robin Williams und auch der ist eine dysfunktionale Persönlichkeit und er ist durchgeknallt und genauso ist dieser Film so. Und natürlich ist Julia Roberts als kleine niedliche Fee, das ist ganz, ganz niedlich und es ist wieder, nein, recht gefloppt. Findest du auch? Sehe ich ganz anders. Du magst ihn. Ja, ich mag den. Also ich gebe zu, dass das nicht in vielleicht aus Kritikersicht der beste, tollste Film ist oder so. Ich sehe den tatsächlich als Kinderfilm, wo mich der Kitsch nicht so sehr stört. Ich mag diese ausufernden Settings, die da sind, diese Kulissen, die gebaut sind, die sehr bunt sind, einfallsreich, wie ein großer Abenteuerspielplatz. Genauso wie man sich als Kind quasi das Nimmerland vorstellen würde, so ist das. Also wenn ich das so als Kind sehe, will ich da sein. Und mit den Kindern da auf dem Skateboard langrennen. Man hat den Charakter des Rufio, der eigentlich ein Punk ist und so. Und das mag ich. Was ich eben an dem Film nicht mag, ist, dass es zu lange dauert, bis das mal kommt. Weil der Film besteht auch wieder so aus zwei Hälften, wo die erste Hälfte als Aufbau gedacht ist. Man ist in der Erwachsenenwelt, man sieht wieder dysfunktionale Familie, Robin Williams, der nur seine Geschäfte im Sinn hat und sich nicht genügend um seine Kinder kümmert. Das ist auch alles schön und notwendig. Das geht aber, glaube ich, 40 bis 50 Minuten so. Und das ist, aus Kindersicht ist das langweilig. Das will man nicht sehen. Irgendwelche Erwachsenen, die irgendwas reden und alles traurig und so. Aber ab dem Punkt, wo es dann in Nimmerland ist oder so, schaue ich mir das gerne an. Es ist albern, es macht alles keinen Sinn, es ist herrlich verrückt. Ursprünglich tatsächlich als Musical geplant. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch alle Musiknummern gedreht wurden. Zumindest ist eine drin geblieben. Das ist, wenn die kleine Tochter von Robin Williams denn da sozusagen auch wieder ganz kitschig natürlich so eine Art Gute-Nacht-Lied singt und ganz Nimmerland das natürlich hören kann und dazu einschläft. Ja, aber ich mag die Spielfreude, die Albernheit, die da drin ist. Dustin Hoffman als Hook, der auch sichtlich Spaß hat an der Rolle, so ganz exaltiert zu spielen. Bob Hoskins als seinen ersten Maat, Smeet, glaube ich, heißt er, die halt so ein bisschen das Comic Relief sind, die miteinander rumalbern und so. Also er wird gar nicht so als der große Bösewicht dargestellt oder wirklich als Figur, über die man sich lustig machen kann. Ich kann verstehen, dass man den Film nicht mag, dass er einen nervt, dass er der zu kitschig ist oder so. Aber auf so einer ganz einfachen, kindlichen Art und Weise schaue ich mir den gerne an. Okay. Ich fand das einzig Gute, den Titel, ihn Hook zu nennen. Tatsächlich ihn von der anderen Seite zu zeigen. Und da hatte ich mir dann gehofft, das könnte er ja machen. Warum ist Hook Hook und was ist da passiert? Das erfahre ich aber auch nicht wirklich. Das ist doch wieder sehr stark. Und das ist mir dann doch, das nennt es auch gleich Peter Pan. Ja. Peter Pan ist alt geworden, Peter Pan ist Papa. Peter Papa. Old Pan. Old Pan. Old Pan, das klingt richtig, richtig fies. Wäre aber wahrscheinlich passend. Nein, bei der Expo habe ich eine sehr schöne Inszenierung gesehen eine Theaterinszenierung von Peter Pan. Und da war eben der Mut zum Beispiel, dass die Fee, die da auftauchte, die Tinkerbell, war eine sehr, sehr kräftige Frau. Und genau sie ging doch so, junk, junk, also der rumste der Raum, wenn sie reinkam. Und da habe ich sie geliebt. Und das war sehr hübsch, vor allem, weil da war ein Witz drin, ich mochte das alles sehr gerne. Ich bin Wendy, welche Wendy bist du denn? Wendy Gondeln Trauer tragen, was? Sowas. Und das ist der Humor, wo ich sage, ja. Und der Film ist komplett humorbefreit. Funktioniert natürlich nur auf Deutsch. Natürlich nur auf Deutsch. Das ist eine deutsche Inszenierung gewesen von relativ bekannter Regisseur, der Sonnenallee gedreht hat. Das war Leander Hausmann. Eine Hausmann-Inszenierung, die er für die Expo gemacht hat, die wirklich schön war. Und da habe ich gedacht, so geht das. So geht Peter Palmer. Ich dachte, ey, guckst du dir das an? Na, guck dir mal das an. Und es war sehr, sehr begeisternd. Hier ist es so, naja. Und der nächste Film aber dann schon danach. Zwei Filme im gleichen Jahr und beide mega Erfolge. Der eine können unterschiedlicher nicht sein. Naja, man kann sagen, es ist ähnlich. Es geht um aussterbende, alte, reaktionäre Drecksäcke, die glauben, man kann die Welt beherrschen. Das geht aber nicht. Nein, das eine sind Saurier und das andere sind Schindlers Liste der Nazis, ja. Beide sind aber irgendwie ähnlich. Saurier und Nazis sind sehr ähnlich. Im Trash-Bereich gerne kombiniert. Spielberg hat das auf zwei Filme aufgeteilt. Es wäre eine schöne, heute wäre das eine schöne Kombi. Nazi-Dinos. Wahrscheinlich gibt es den Film auch schon. Schindlers Park. Das Ding. Bar. Geschmackvoll auf jeden Fall. Ja, sehr geschmackvoll. Jurassic Park. Ich weiß, du bist nicht so ein großer Fan. Du hast da deine Probleme mit. Ja, weil er ist, erstaunlicherweise ist er technisch, man merkt einfach eins, den Schnitt hat er nicht mehr erledigt. Er hatte den Film abgedreht und hat sich dann Schindlers Liste gemacht. Der Film hat ein paar Schnittfehler drin, die er nie sonst hatte. Es gibt so einen Hubschrauberflug und vor allem gibt es einmal so einen Saurierüberfall, da ist einmal ein Abgrund an der Seite und auf einmal nicht mehr. Du hast, wo ist der Abgrund? Wird der Abgrund, ist weg. Hey! Und er hat zum ersten Mal eine explizite Gewalt, die man überhaupt nicht erwartet, wo ein Arm ausgerissen wird. Ich habe diesen Film das erste Mal in einem Kino gesehen, wo ein Vater mit seiner sehr kleinen Tochter drin war, die viel zu klein war. Der hatte dann an der Kasse schon rumdiskutiert, meine Tochter liebt Saurier, sie will den Film sehen. Und die Kleine war auch sehr niedlich für alle. Weil, ja, so es war, die Kleine saß dann mit Papa da, die war auch am Anfang noch recht laut da, es gab eine Werbung, ich werde auch mit meinem Papa. Das ganze Kino lachte, alle hatten gute Laune. Und als der Arm von Jeff Goldblum ist es, glaube ich, als der rausgerissen wurde. Von Samuel L. Jackson, einer seiner ersten Rollen. Stimmt, Jackson, wird der Arm rausgerissen. Ein Schrei und zwei Menschen gingen ratsch aus dem Kino, was auch gut war, der Film hat zu Recht eine Altersbegrenzung. Und er ist der brutalste Film eigentlich gewesen bis dato, weil der auch der weiße Hai ist. Nicht so heftig in der Gewalt, weil die erwartest du nicht. Du erwartest es nicht, dass das passiert. Und plötzlich, wow, passiert. Es ist auch eine seltsame Szene. Ich habe das auch in Erinnerung. Ich habe den Film ja auch als Kind gesehen. Und die Stelle fand ich mit Abstand am gruseligsten. Warst du das? Ich war das kleine Mädchen, ja. Zu viel warst du? Ein kleines Mädchen? Du warst früher ein kleines hessisches Mädchen, sag es doch, das muss man wissen. Ich habe lange Jahre mir den Dialekt abtrainiert. Ja, ich merke das. Toller Film. Und in der Szene habe ich mir immer als Kind dann gedacht, oh Gott, jetzt gehen die da raus, wo diese Bestien sind, in diesen engen Gang, wo man auch nicht weg kann. Und dann wird das ja auch noch als Gag inszeniert, dass sie sich so rückwärts lang bewegt und dann sich der Arm, wie durch Geisterhand, ihr über die Schulter legt und sie sagt, ah, ein Gott, Sie sind es. Dreht sich um und hat auf einmal diesen Arm losgelöst, hat sie ihn und erschreckt sich. Was ja eigentlich ein sehr unpassender Gag ist. Heute finde ich das dann noch ganz amüsant, dass da zumindest eine Idee drin steckt, auch wenn die ein bisschen Missklang erzeugt. Nee, aber erstaunlich. Den Film aber ansonsten, ich finde den sehr rund. Also ich... Ja. Spielberg Trademark, man hat gar keine richtige Familie im Grunde, außer den Großvater sozusagen mit den Enkeln. Und sozusagen Außenstehende müssen dann die Eltern machen. Man hat so klassische Entwicklungen. Der Hauptcharakter, gespielt von Sam Neill, mag am Anfang des Films keine Kinder. Und am Ende rauft er sich durch die gefährliche Situation mit den Kindern zusammen. Und alles ist gut. Natürlich. Man Davonflug im Hubschrauber. Die beiden Kinder schmiegen sich an ihn an. Seine Freundin, glaube ich, verheiratet sind sie nicht, schaut ihn an und freut sich, Mensch, jetzt ist er doch, hat er doch Vaterpotenzial entwickelt. Da steckt viel drin. Verlorene Träume, gespielt von Richard Attenborough. Seinen Namen, Rollennamen habe ich vergessen. Der halt den Park gebaut hat, reicher Millionär. Und großer Regisseur nebenbei auch. Genau. Der halt den Traum hat, ein bisschen so ein Spiegelbild zu Spielberg, er mag halt das Spektakel. Auch wieder so eine schöne Szene in dem Film, wo er erzählt, wie er früher einen Flohzirkus gebastelt hat und sich gefreut hat, dass die Kinder begeistert waren. Da spricht im Grunde Spielberg. Und dessen Träume aber zerstört werden. Gibt es diese Elemente von wegen, Gott spielen, zu viel wollen oder so, alles machen, was man machen kann und nicht drüber nachdenkt, ob er es machen darf. Halbes Filmzitat von Jeff Goldblum in dem Film, den ich auch immer wieder gern sehe. Ja, ich auch. Der dann in der Fortsetzung die Hauptrolle bekommt und zeigt, dass er das nicht kann, aber da haben einige Leute an dem Film gezeigt. Ja, der Film ist einfach... Irgendwas nicht können. Fortsetzungen sind ja, das ist vergessene Welt, das ist ja dann... den dritten gab es dann auch noch und jetzt gibt es halt wieder einen ganz neuen dann. Ja, es ist so... Eigentlich ist der erste auserzählt dann schon und dann hat man die Gefahr, was willst du Neues erzählen? Gut, da holen sie die dann, versuchen sie die Stadt zu holen, von der Insel weg. Es war auch so, dass der Buchautor hier Crichton, ja, das Michael ausgesprochen, Crichton. Michael Crichton, hatte halt Dino Park geschrieben. Dann wurde Jurassic Park, die Verfilmung daraus, Teile des Buches wurden verfilmt. Das war dann ein Riesenerfolg. Und dann war Crichton plötzlich in der Pflicht, ganz schnell nachzulegen und noch mehr zu schreiben, damit da weitere Filme daraus entstehen können. Und das merkt man den Filmen an. Man hat auch das Gefühl, dass Spielberg und Co. nicht mehr so richtig Lust hatten. Das ist alles irgendwie... Man hat so typische Plot-Elemente, die aber nicht mehr... die einfach nur wie eine Kopie wirken und nicht mehr funktionieren. Das war ja auch ein Jahr, wo er zwei Filme gedreht hat, muss man sagen. Also 97 ist es gedreht, aber Amistad auch noch sein so bisschen Flüchtlingsdrama, wenn man das so nennen möchte. Also da war wieder mit zwei Filmen beschäftigt. Ich glaube, da hat er dann gesagt, na komm, vergessen die Welt, mache ich wieder so auf dem Autopiloten, das geht schon nebenbei. Und so nebenbei geht es eben dann doch nicht. Das war schon beim ersten Mega. Ich fand das auffallend, weil ich habe nie wieder so viele Schnittfehler gesehen in einem Film von Spielberg wie in dem Film. Es gibt so drei, vier, die richtig auffallend sind. Und ein paar idiotische Konstruktionen. Wir müssen das eine Ding jetzt Generatorhäuschen irgendwie ans andere Ende der Welt bringen. Nein, das ist so, ich mache doch diesen Sicherungskasten, den bringe ich im Keller nicht am anderen Ende durch 10 dunkle Gänge, sondern den habe ich direkt neben der Tür im Idealfall. Und ich habe nicht den Sicherungskasten 5 Parks weiter. Und wir müssen da erstmal gucken. Und dann sitzen da natürlich die Raptoren, gucken sich das alles an. Oh, Futter läuft vorbei. Wenn es um Filmfehler geht, ich glaube, es ist so, umso mehr der Film ansonsten ablenken kann vom Filmfehler, umso weniger stört das. Ich kann mich auch über Filmfehler aufregen, wenn es in einem Film ist, der mich nicht unterhält, wo ich die Zeit habe, darüber nachzudenken. Und das sieht man in dem Film ganz gut. Der Film scheint dich nicht genügend unterhalten oder abgelenkt zu haben, dass du dich nicht an solchen Fehlern stören kannst, während mir diese Fehler überhaupt nicht aufgefallen sind, weil der Rest des Films gut genug funktioniert, um mich abzulenken von den Logiklücken. Ich war damals nicht so begeistert, aber es war eben auch diese Sache, Spielberg und das amerikanische Kino und auch der folgende im gleichen Jahr entstandene Erfolg, also preisreichste Film ist dann ja. Was ist deine Schindlers Liste? Ist es deiner? Ich habe ihn erst vor einem Jahr oder so das erste Mal tatsächlich gesehen, hat mich aber sofort überzeugt, weil natürlich ich wusste, dass er sehr groß ist und ganz groß in allen Toplisten und super erfolgreich, obwohl es sehr dokumentarisch im Grunde ein bisschen wirkt, Schwarz-Weiß-Look und so. Nee, fand ich komplett überzeugend. Schauspielerisch super. Es hat eine sehr schöne Verquickung von eben dem realen Hintergrund und den dramatischen Elementen. Man hätte ja befürchten können, dass Spielberg da sehr stark plötzlich Hollywood-Klischee-Story drumherum wickelt. Aber aus jeder Pore des Films dringt so der Respekt vor der Geschichte. Es trifft den Kern, dass man emotional berührt ist, dass man sich sagt, oh Gott, wie schrecklich war das alles. Ja, ich fand den toll. Große schauspielerische Leistung, sowohl von Liam Neeson als auch, wie heißt er? Der, ich sage mal Gandhi. Ältere Bruder. Ach, stimmt, der spielt ja auch noch mit. An den dachte ich gar nicht. Ich dachte an hier, Voldemort aus den Harry Potter-Filmen. Ja, wir wissen, wen wir meinen. Fiennes. Aber nicht Joseph, Ralph sondern der andere. Ralph Fiennes, genau. Ja. Als Assante, oder wie er heißt? Jedenfalls der Obernazi in dem Film. Ja. Im Grunde, so viel kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein berührender Film, der einem sagt, okay, das war eine schlimme Zeit und das soll bitte nicht wiederkommen. Ja, und das würde ich dem stimme ich zu. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und fand ihn auch sehr gut. Diese berühmte Szene mit dem Ball, der rote Ball, der das alles gut beschreibt. Hat er danach dann diesen Shoah-Fang gegründet, wo er quasi Aufnahmen hat von überlebenden Zeitzeugen, die er sozusagen archiviert, damit die bleiben, damit diese Dokumente da sind, damit man nicht vergisst, dass das passiert ist. Das ist auch der Film, der eben auf seine Wurzeln verweist, wo er eben sehr massiv zum ersten Mal diese jüdischen Wurzeln auch richtig rausholt und sagt, das ist auch eigentlich meine Geschichte, die Geschichte meiner, nicht meiner Eltern, aber Großeltern vertrieben und vielleicht auch sogar der Eltern mit. Das ist, glaube ich, dadurch ist es sehr berührend und schön und trotzdem mag ich ihn nicht, weil, da sind wir wieder bei meinem Problem mit Steven Spielberg, es ist eben natürlich ein großer Film und gleichzeitig auch wieder großer. Ach, in all dieser Größe ist er auch dann doch wieder natürlich schön kitschig. Es hat eben einen lieben Helden und der nette Held ist auch noch ein Deutscher. Und eigentlich ist er, es gab auch ganz nette Deutsche und nicht alle haben damals mit Gastkammern, ein paar haben auch Listen geführt und waren nett. Wenn man weiß, dass es ihn wirklich gegeben hat, ist es anrührend. Wenn man dann die Bilder sieht, wer damals dieses, dass er sehr arm am Ende war und dass sie ihn, dass er dann irgendwann eingeladen wird und dann diesen Preis da kriegt und der steht da und ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist doch einfach nur normal. Das ist so, wow, das wirft einen immer noch um. Aber es bleibt für mich eben dann doch der große Kitsch. Und ich bin nicht der Mensch, der mit dieser Art Film so glücklich ist. Ich glaube, es ist so, vielleicht beschreibt es das, was dem Film auf keinen Fall abträglich ist, weil er ist, bleibt natürlich eines der ganz großen Filmkunstwerke, ganz gewiss. So, der nächste Film in der Liste, Amistad. Ja. Wieder eine Lücke bei mir, habe ich nicht gesehen. Und das sind wir zwei. Das geht schnell. Ich dachte, du hättest mal erzählt, dass du den nicht gut fandest, aber dann muss ich das geträumt haben. Ich ganz ehrlich, ich habe davon eine Viertelstunde oder so gesehen oder 20 Minuten und habe dann ausgemacht. Okay. Das, und das sage ich als nicht gesehen, weil dann wäre es unsinnig zu sagen, ich habe ihn gesehen. Das ist wirklich geguckt und ach, bitte nicht. Und war nicht meins. Und Punkt. Und das ist dann, das wäre aber unfair, weil das wird dem Film sicherlich nicht gerecht. Weil es hat er sich auch wieder viel Mühe gegeben und sicherlich auch eine schöne Geschichte erzählt und Sklaverei und auch wieder das Thema, das er im weitesten Sinne schon mal hatte, in der Farbe Lila, aber eben dann noch mal ein bisschen größer. Im Zweifelsfall können wir uns mal wieder an den Kritikern orientieren, beziehungsweise der Messzahl der Oscars, tatsächlich null Oscars. Man sollte meinen, so ein größer angelegtes Historiendrama von Steven Spielberg würde zumindest ein, zwei Oscars mitnehmen, aber null. Genauso wie Vergessene Welt vorher. Das wären dann sozusagen zwei, ja, wenn man es jetzt Flop nennen will, nur weil es keinen Oscar bekommen hat. Also finanziell wird sich das schon gelohnt haben. Aber ist das, glaube ich, auch finanziell nicht wirklich so, denke ich mal. Und dann war ich schon beim berühmten Soldat James Ryan. Ja, das, damit beginnt für mich, also meiner Wahrnehmung von Steven Spielberg, beginnt mit James Ryan so eine neue Phase. Er hat so das Erfolgskino so der 80er und 90er, ich meine, James Ryan ist noch in den 90ern, aber das hat dann so langsam sein Ende gefunden. Jurassic Park, Schindlers List oder so, die letzten großen. Und dann beginnt so eine neue Phase, die ein bisschen moderner wirkt, sage ich mal. Nicht mehr ganz so träumerisches, melancholisches Erzählkino, sondern ein bisschen actionorientierter. Wobei der danach für mich wieder ein bisschen dann rausfällt. Das stimmt. Alles. Interessanterweise, ich gebe dir aber recht, du hast recht, es beginnt eine neue Phase, aber er geht mit dem AI dann nochmal raus aus dieser Phase. Die setzt sich dann für mich konkret wirklich auch fort in vor allem Krieg der Welten, München und so. Aber das ist, du hast recht, der Bruch, den sehe ich da auch. Die Anfangsszene bleibt einfach auch eine von den ganz Großen, die wahrscheinlich auch bestehen bleiben wird, diese Krieg so hautnah zeigen, auch im Kino gesehen und natürlich davon, von der Wucht, die bist du im Kino erschlagen einfach. Ich habe es leider nicht im Kino gesehen, sondern dann im Heimkino logischerweise. Ich habe es auch vor zwei Wochen nochmal gesehen und die Szene funktioniert immer noch wunderbar. Das, damals war das auch revolutionär, wie das gedreht wurde, halt sehr viel Handkamera. Das, was man heute häufiger mal bemängelt, wenn zu viel gewackelt wird und so. Aber in der Szene war das neu und funktionierte auch bis heute ganz toll. Ja. Generell ganz viele technische Spielereien in der Szene und auch im Film allgemein. Viel Handkamera, die Belichtungszeiten, ist ein bisschen technisch, aber war ein bisschen anders, sodass alles ein bisschen ruckartiger wirkt, alles wirkt ein bisschen gröber. Es wurde die sogenannte Bleichauslassung angewandt, das heißt, die Belichtung des Filmmaterials hat ein bisschen anders stattgefunden. Und wenn man sich Soldat James Ryan anguckt, merkt man auch, dass da das sehr entsättigt ist, nicht schwarz-weiß, aber im Prinzip ist es, man legt den gleichen Film als Schwarz-Weiß-Film nochmal drüber über den Film. Ja. Und dadurch werden die Kontraste erhöht und es wird alles ein bisschen grobkörniger und ja, halt weniger bunte Farben. Sehr, sehr eben, sehr grau. Das ist sehr. Ja, das merkt man manchmal sehr extrem in einigen Szenen, was das mit dem Licht macht. Also man hat sehr seltsame Lichtscheine manchmal im Hintergrund und so, die stark auffallen, aber dem Film halt einen guten Look geben. Und auch unabhängig von der ersten Szene ist das ein sehr, wenn man das so nennen will, ein schöner Kriegsfilm. Ja, wenn man einen schönen Krieg, ja. Oder Antikriegsfilm, besser gesagt. In dem Fall, tatsächlich, es ist ein Antikriegsfilm, definitiv. Ist großes Kino. Und auch da gilt, wie bei vielen von ihm nicht meins, was sich dann fortsetzt im folgenden Film ganz massiv, weil dieses AI, Künstliche Intelligenz, ist ja eine Verfilmung eigentlich einer Idee von Kubrick. Wobei er hat das Drehbuch, glaube ich, selber nochmal geschrieben dafür. Es ist also auch, wo er als Drehbuchautor geführt wird, obwohl es eigentlich ursprünglich wohl ein Drehbuch war von und für Kubrick. Den finde ich ganz typisch wieder für ihn, aber auch ganz furchtbar in vielem, dann natürlich dieses einsame kleine Junge und am Ende gibt es natürlich doch die Erlösung für ihn. Wer immer wartet, wird irgendwann erlöst und geliebt. Ja, eine moderne Pinocchio-Geschichte und so. Und man merkt, also ich hätte den Film gern von Kubrick gesehen. Das ist ein guter Stoff für Kubrick, sozusagen nach langer Zeit wieder zurück ein bisschen Science-Fiction-Thematiken, so nach 2001. Und bei Ich meine, das sind natürlich nur Spekulationen, aber es ist halt irgendwie typisch, dass Spielberg daraus einen Film macht, der sehr kitschig dann rüberkommt und sehr auf dieses menschelnde Familiäre. Das wäre bei Kubrick, glaube ich, kein Thema gewesen. Seine Filme sind nicht herzlos, aber sind nicht so gefühlsduselig. Der hätte sich da mehr mit den Themen tatsächlich künstliche Intelligenz, was bedeutet das und so auseinandergesetzt. Das wäre wahrscheinlich eine ganze Ecke gruseliger geworden und von der Ästhetik wahrscheinlich noch interessanter. Glaube ich auch. Es ist technisch sehr gut, aber es ist fast wie, man hat das Gefühl, man ist wieder in den 80ern, man ist bei E.T. Von der ganzen Machart. Und dann hat man das Gefühl, es ist tatsächlich out. Und da hast du ja gesagt, er hat schon einen neuen Look gefunden und dann ist er nicht mehr da. Und das ist für mich auch eigentlich im nächsten, dann der Minority Report ist das ja. Ich finde Minority Report, ich bin kein großer Tom Cruise-Fan, ich finde das aber einen runden Science-Fiction-Thriller. Nicht revolutionär jetzt in den Thematiken, auch wenn er auf guten Gedanken basiert, ist glaube ich auch eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der fast alle großen Science-Fiction-Filme die Vorlage geliefert hat mit seinen Kurzgeschichten. Nicht allen, einigen mehr. Wenn man Lem noch weglässt, Stanislav Lem. Ja, Heinlein zum Beispiel, ganz wichtiger Autor. Verne, darfst du nicht viel, Verne hat ja ganz viel. Dick ist aber einer von den Autoren, die eben genau das nicht wollen, was dann da rauskommt. Bei Minority Report ist ein typisches Beispiel. Dick funktioniert anders. Dick ist sehr jemand, der war ja, Philip K. Dick war ja psychisch teilweise krank, er hatte Verfolgungswahn, er fühlte sich verfolgt, was zum Teil auch so war. Also die haben teilweise sind bei ihm eingebrochen, der amerikanische Geheimdienst hat bei ihm Sachen geklaut, um ihn auch ein bisschen noch wahnhafter zu machen, als er sowieso schon war. Das ist also, Dick ist an sich eine unglaublich faszinierende Figur. Es läuft, glaube ich, jetzt gerade dieses Orakel auf dem Berge, heißt es auf Deutsch, als Verfilmung für eine von den Netflix oder sowas Serien, Amazon ist es, glaube ich, wo es gerade ganz Probleme gab mit der Werbung in den USA, war da plötzlich der Hitlergruß der Freiheitsstatue, weil es spielt in diesem Geschichte das Dritte Reich als er hat den Krieg gewonnen und beherrscht das Amerika der heutigen Zeit. Das ist so ein Ding, der Dick hat sehr oft, spielt das in der Psyche in den Figuren und so, und das ist eigentlich theoretisch bei Minority Report auch. Hier ist die Botschaft eine Saureaktionäre. Wir ahnen Verbrechen voraus und bringen die Leute vorher schon mal um die Ecke. Genau, das ist ja, ich finde, das ist auch ein interessanter Gedanke sozusagen, wann beginnt Schuld oder so, wenn man eine Technologie entwickelt wird, wo man der Meinung ist, die Zukunft vorhersehen zu können, wie wird die Zukunft interpretiert, ist überhaupt diese Technologie zu 100%ig verlässlich, dürfen wir jemanden verhaften für jemanden, was er noch gar nicht getan hat, aber wo wir der Meinung sind, dass er es tun wird. Die Idee finde ich grundsätzlich gut, aber der Film selber ist dann halt eher ein herkömmlicher Action-Thriller, typisches Tom Cruise-Vehikel, ja. Wieder handwerklich alles toll gemacht und so, die Story ist gut erzählt, das kann Spielberg ja, aber jetzt nichts, kein Filmklassiker. Nee, definitiv nicht. Man merkt auch, die Erzählung ist tatsächlich aus den 60ern und man darf nicht vergessen, das war eine Zeit, in der es eine polizeistaatliche Aktion gab in den USA, ganz massiv. Es war stärker als hier, diese 68er-Revolution hier, das war Piece of Cake sozusagen. Da gab es in Berkeley auch mal, da hat die Polizei mal draufgehalten. Und da davon sind so Sachen wie Antonioni Filme entstanden, andere. Das Thema war damals sehr viel stärker. Es ist ein Staat, der alles wissen will, alles machen will, alles greifen will, alles verbieten will. Und da ist eine Auseinandersetzung in der Erzählung ganz klug. Auseinandersetzung 24 Jahre, 34 Jahre später muss mehr machen als das. Aber so ist es nun mal gewesen. Ja, und dann danach kommen für mich eigentlich fast auch nur noch Unwichtigkeiten. Catch Me If You Can ist der nächste Film. 2002. Nett, bunt. Schön. Netter Film, amüsant, kann man sich angucken und danach wieder vergessen. Ja, sind wir uns einig. Und das Gleiche gilt für mich für Terminal. Ja, genau das Gleiche. Auch ein kleiner Film, der keine große Bedeutsamkeit hat. Ja. Das ist nur eine Fingerübung im Grunde bei Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio, bei Terminal Tom Hanks. Beide gut, keine Frage. Ja. Aber so. Ich könnte die Handlung nicht mehr, also bei Terminal, also die Prämisse kriege ich noch zusammen, aber was da genau im Laufe des Films passiert, alles ich auch nicht mehr so. Also auch beide, interessanterweise, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, bin ich ins Kino gegangen noch. Für Catch Me If You Can und für Terminal und für den nächsten Krieg der Welten auch, weil Science Fiction ist immer gut. Und dann war dir Spielberg erstmal nicht erstmal, es war so, nicht vergelt, es war so, na ja, Krieg der Welten ist auch sowas. Ja, da passiert viel, rumst viel und ich kenne halt die alte Verfilmung, ich finde die sehr hübsch. Die passt in der Paranoia der 50er Jahre auch gut rein. In den Nullerjahren vielleicht sogar im Gedanke, im Hinterkopf natürlich Terrorismus, 11. September ja, bekommt es einen ganz anderen Zungenschlag. Aber nicht im positiven Sinne. Nee. Wenn man, es wird ja nicht gesagt, hey, die Außerirdischen sind eigentlich gar nicht so schlimm, das ist nur ein Missverständnis oder so, sondern nee, die Außerirdischen sind böse und wollen uns ans Leder. Ab und zu umgebracht werden. Und das ist sehr botschaftsschwierig. Und wenn man dann sich den München, der im gleichen Jahr entstanden ist, anguckt, wo es ja um die 72er Olympische Spiele geht, wo ja die Araber quasi einen Teil der israelischen Mannschaft dort umgebracht haben, sind wir dann in einer ähnlichen Thematik, wo auch sehr positiv gesehen wird, gut, wenn man die dann umnietet. Ich weiß nicht, was ich von München halten soll. Ich habe den, ehrlich gesagt, ich hatte den mal in illustrer Runde geschaut, eigentlich mehr um einen unterhaltsamen Abend zu haben. Schlechte Filmwahl, muss man natürlich dann sagen. Das ist ja nicht, ja. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich den Film als sehr langweilig und schlecht in Erinnerung behalten habe. Ich muss aber auch sagen, Polit-Thriller ist nicht mein Genre. Ich kann nichts mit Filmen anfangen, wo ständig Leute in irgendwelchen dunklen Büros sitzen und irgendwelche Namen austauschen und sagen, ja, da ein Spion, da und so. Und der Film ist ja auch sehr schwer in dem Hinsicht so Schuld und Sühne, von wegen, ist das richtig, was wir hier machen? Dürfen wir uns wegen der Sache rächen und jetzt Leute umbringen und so? Interessiert mich, weiß ich nicht, ob es am Thema liegt oder ob mich der Film an sich einfach nicht überzeugen konnte. Ästhetisch ist er halt auf der Höhe der Zeit, muss ich so sagen, aber er war auch nicht meiner, einfach so. Ja, und dann kommt als nächstes... Die Kristallschädel haben wir ja schon gesprochen. Genau, im Grunde quasi. Das andersrum. Hier ist wieder ein Unterhaltungsfilm, der aber auch nicht uns überzeugen konnte, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Und dann kommt ein Pferdefilm. Pferdefilme. Vorher kommt noch Tim und Struppi. Na ja, gut, ich habe die gleichzeitig. Gut, ist die, also ich habe die umgekehrt gesehen. Gleiche Jahr. So oder so, gleiche Jahr, aber. Also nehmen wir ruhig in den Pferdefilm. Ich wollte eigentlich noch schauen, kurz vor der Sendung, habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft. War aber überrascht, als ich drüber gelesen habe, weil ich dachte eigentlich, dass das ein Flop war und generell verrissen wurde. Aber die Kritiken, die ich jetzt nochmal nachgelesen habe, die waren eigentlich alle relativ positiv. Lief sogar noch das Musical bis letztes Jahr in Berlin. Ein Musical mit Pferden. Was dann mir also schon sagt, was ich alles nicht will. Auch kommerziell auch erfolgreich. Ja, es war so. Es ist zumindest so. 6 Oscar-Nominierungen. Das Pferd gewinnt. Ich hab noch nicht gesehen. Also ist es so, ja, ein Pferd. Also im Englischen War Horse, also Kriegspferd, was eine interessante Wahl ist im Vergleich, wenn er im Deutschen dann Gefährten heißt, wo man scheinbar doch wieder das Schnulzige von Spielberg sogar hervorheben will. Wir wollen den Zweiten Weltkrieg doch nicht. Nein, das ist ein Thema, weil man gar nicht über... Der Erste Weltkrieg ist es ja eigentlich, glaube ich, nicht? Ist Erster ich Weltkrieg. Glaube, ja. Wo Pferde noch eine Rolle spielten. Ja. Aber auch schon abgelöst wurden, weil dann Flugzeuge kamen und so. Wahrscheinlich sind das Thematiken. Wir spekulieren hier. Der Letzte. Ja, also, weil wir, ich habe ihn nicht gesehen, du hast ihn nicht gesehen. Weiter. Hurra! Aber Timon Struppi hast du gesehen, oder? Den habe ich gesehen. Ja. Ich muss sagen, ich habe vorher noch nie einen Tim und Struppi-Film oder Comic gelesen oder sonstiges. Ich meine, ich weiß, dass es Tim und Struppi gab. Ich habe ausschnittsweise das mal gesehen, habe aber da keine persönliche Verbindung so zu. Ich fand den Film auch wieder nett. Also ich erinnere mich null an die Handlung, aber ich habe in Erinnerung, dass ich den optisch ganz schön fand für so einen Motion Capturing 3D-Film und so. Ich fand, die haben sehr gut diese Mischung hinbekommen, dass es nicht versucht wird, super realistisch zu machen und dadurch sieht es schlecht aus. Es war aber auch kein Kinder-total-abstrakt große Nasen-Film oder so. Ich fand, das sah sehr elegant aus. Man könnte sich fragen, abgesehen vom Aufwand, warum der Film nicht einfach in echt gedreht wurde, weil eigentlich ist es eine herkömmliche Abenteuergeschichte, aber wahrscheinlich wollte man die Zeichentrickvorlage nicht zu sehr verfremden. Da hat man sich gesagt, 3D-Animation ist dann so der halbe Weg. Es gibt ja tatsächlich zwei Realverfilmungen, Tim und Struppi, aus den frühen 60er Jahren. Die blauen Orangen heißt das eine und das andere ist irgendwie... Star Wars, Han Solo und Chewbacca. Was? Star Wars. Han Solo und Chewbacca. Nein, als Himmels Willen. Tim und Struppi die Abenteuer erleben. Nein. Wenn du Chewbacca zu Struppi machst, ist es schon sehr gemein. Das ist die schon größere sehr Rolle spielt er in Star Wars nicht. Ich fand Chewbacca immer, also. Ich würde ihn jetzt damals vielleicht sehen, unterhaltsam, aber er ist unnötig für die Geschichte. Ja, er ist aber da und es macht Spaß, ihn zu sehen. Also ich freue mich auch, dass er im neuen Star Wars wieder mit bei ist. Gehört für mich dazu. Außerdem muss man Four Lions sich einmal angucken, einen schönen Film, in dem es darum geht, dass jemand dann den Schießbefehl bekommt, der soll auf einen Terroristen schießen, der als großer Affe oder so verkleidet ist, und er schießt dann und sagt, du hast aber gerade Chewbacca erschossen. Nee, das war doch ein Affe, das ist Chewbacca, ein Affe, ein Chewbacca war das, mein Gott, nochmal. Und das ist so sehr schön. Aber um auf Tim und Struppi zurückzukommen, zwei Realfilme, wie gesagt, die beide sehr, sehr schräg sind und auch nicht wirklich, der erste ist noch einigermaßen akzeptabel, der andere geht gar nicht irgendwie. Es gibt eine sehr gute Realverfilmung, die sich nicht Tim und Struppi nennt, es tauchen auch die beiden nicht auf und auch kein Haddock. Das ist Abenteuer in Rio. Der Regisseur hat gesagt, das ist für mich die ultimative Tim und Struppi-Verfilmung. Und wenn man den Film sich anguckt, ist es das. 60er Jahre Belmondo-Film, der ist großartig. Ich liebe Tim und Struppi. Ich kenne alle, sogar den letzten, und die Tim und Struppi und die Alpha-Kunst, den es ja nur in einigen Vorzeichnungen gibt und nicht fertig gibt. Die beiden liebe ich sehr. Und ich dachte, dass der Film geht richtig in die Eisen. Ich dachte, du guckst dir trotzdem an. Und ich war extrem positiv überrascht. Das Motion Capturing funktioniert deshalb, weil eine Figur wie Tim geht real nicht. Wenn du den real nimmst, hast du was da, was du nicht haben willst. Der sieht furchtbar aus eigentlich, in den Comics schon. Du weißt nie, wie alt er ist. Selbst in den Comics bleibt das immer offen. Wie alt ist der eigentlich? Der sieht aus wie ein 12-Jähriger. Der ist ja erschienen in einer Pfadfinderzeitung ursprünglich. Das war ja die eigentliche Geschichte. Nun ist der Hergé auch eher sehr, sehr konservativ zu verorten. Es ist in Belgien erschienen. Es war, als das Dritte Reich kam, war Hergé nicht gerade direkt dagegen, um es so vorsichtig zu formulieren. Ich sage nicht, dass er ein Nazi war, das kommt auch nicht hin, das stimmt auch gar nicht. Aber er war wirklich konventionell, und dann war das eben eine Boy Scout-Figur eigentlich, die er da hatte. Und deshalb ist der Tim so ein Junge und ist undefinierter, obwohl er eigentlich ein Erwachsener ist. Ein bisschen könnte auch in der Hitlerjugend drin sein, richtiges Alter. Das wäre gemein, aber sagen wir Pfadfinder, vielleicht sogar christlicher Pfadfinder. Will ich auf keinen Fall in diese Gegend, obwohl die ersten Comics anders, wenn er nach Moskau geht, hast das Gefühl, wird sehr rechts, aber es gibt dann spätestens in Tibet, ist es sehr anrührend, weil das ist, da geht es auch um einen Freund vom Hergé, der ja einen Tibetaner kennengelernt hat, der hier ein Denkmal gesetzt hat, ein Comic, der komplett in Weiß gezeichnet ist, hat eine depressive Phase auch, aber es ist anderes, ist es eigentlich, führt weg vom Thema. Ich war deshalb positiv überrascht, weil er hat die Figuren getroffen. Er hat bis auf die eine lange Verfolgungsjagd, die es drin gibt, die nicht Tim und Struppi ist, ist es Tim und Struppi, wie es sein soll. Sie haben wirklich die Sachen genommen aus den Comics, die man nehmen kann, sie so umgesetzt, wie man sie umsetzen sollte. Und ich war unglaublich positiv überrascht, dachte mir, hey, der Film funktioniert. Und das sage ich als jemand, der wirklich die beiden Comicfiguren sehr, sehr mag. Also die sind wirklich für mich Kindererinnerungen natürlich, aber als Erwachsener auch. Ich habe den, gibt so eine Werkausgabe, die ich dann auch habe, wo alles nochmal drin ist und auch noch alles erklärt wird. Und da ist, muss ich sagen, sind sie wirklich unglaublich, erstaunlicherweise unglaublich nah dran. Und von daher ziehe ich den Hut und wundere mich, dass seit 2011 die Fortsetzung nicht erschienen ist, die ja kommen sollte, gedreht von, wir haben es zusammen gemacht, Peter Jackson. Da ist ja auch unter anderem Gollum, ist ja, glaube ich, der Haddock. Wie heißt der? Der Andy Serkis. Andy Serkis ist, glaube ich, Haddock in dem Film. Auch ein toller Haddock. Also sie passen einfach, die Figuren sind so. Also es ist für mich, das ist der Haddock und das ist der Tim und so sind die. Und das haben die in den Spielfilmen damals nicht auf die Reihe gekriegt. Andy Serkis scheint generell diese Rolle sehr zu liegen, weil sowohl in dem Film sozusagen den alten Seebären gespielt, in King Kong den Schiffskoch gespielt, der auch so gnatschig drauf ist und so. Stimmt. Und in Age of Ultron, also Avengers, dem zweiten Film, spielt er auch so einen verschmierten mit Zigarre im Mund und Charakter. Also das kann er scheinbar. Aber mir ging es ähnlich, dass ich am Ende des Films sagte, oh, der war eigentlich ganz nett. Und er endet auch mit so einem Cliffhanger, so von wegen, das Abenteuer geht weiter. Jetzt haben wir diese neue Spur. Was wird passieren? Nebenbei, das ist übrigens natürlich hier im Original, das ist auch ein Zweiteiler gewesen als Comic. Es gibt das Geheimnis des Einhorn und es gibt dann, denn der zweite ist dann der Schatz Rackhams des Roten oder Rackhams des Roten. Naja, und dann denkt man halt, okay, jetzt muss aber der nächste Film auch bald kommen, sonst flaut das wieder ab. Der hätte dann im Grunde ein Jahr später oder so, das hätte gereicht. Das war vielleicht auch ursprünglich so ungefähr angesetzt, weil es war ja, was war's? Spielberg und Peter Jackson, genau. Den ersten Film hat Spielberg gemacht, den zweiten sollte Peter Jackson machen, vermute, und den dritten sollten eigentlich, glaube ich, beide zusammen machen. Ich vermute, wegen dem Hobbit dürfte das dann... Genau, weil Peter Jackson da wieder erwarten dann doch die Regie übernommen hat. Statt Guillermo del Toro, der es ja machen sollte, und dann doch wieder Jackson. Aber ein zweiter Tim und Struppi-Film von Guillermo del Toro, das wäre doch mal was. Der wäre, glaube ich, sehr interessant. Ich glaube, da wären ein paar Krakenmonster oder so dann schon aufgetaucht. Tim and Lovecraft, sowas könnte passieren. Der würde nicht passen, das ist, glaube ich, glaube ich, überhaupt nicht seins. Der passt da gar nicht rein. Der Toro passt nicht in das Tim und Struppi-Universum rein. Das ist so wie ein sehr kleines, geschlossenes ist, wo ja aber ohnehin schwierig, also auch die Figuren da. Frauen haben da auch keinen Platz, also sie tauchen immer nur als Nervensägen auf. Und Professor Tout le Monde, oder wie bei uns heißt eben Professor Bienlein, ist ja sowieso einfach der beste zerstörte Professor aller Zeiten. Ja, dann haben wir noch Doc Brown, so wie in Zukunft. Ich rede von Comics. Okay. Doc Brown ist auch ein bisschen, du hast immer das Gefühl, Doc Brown ist auch ein bisschen Bienlein. Dieser durchgeknallte Wissen. Kam auf jeden Fall später, von daher. Von daher könnte es durchaus sein. Nein, der hat auch andere Elemente, nimmt viele Mad Scientist-Motive auf, während Bienlein einfach nur schwerhörig ist. Der ist kein Mad Scientist, sondern einfach ein Mad schwerhörig Scientist. Mad Dump oder so, wie man es mal nennen mag. Ja, dann kommt Lincoln, den ich nicht gesehen habe. Den habe ich gesehen. Und? Als Oscar-Vorbereitung, als die Oscars verliehen wurden. Ich bin großer Daniel Day-Lewis-Fan. Okay. Also, ich glaube, da braucht man auch nicht drüber streiten oder das auch nur in Frage stellen, dass der das großartig gemacht hat. Und das war auch vorher schon klar, weil es eben ein toller Schauspieler ist, der eigentlich immer auch einen Oscar kriegt, wenn er einen Film spielt. Mhm. In dem Fall ist das auch so, glaube ich. Er hat in dem Jahr den Oscar für beste männliche Hauptrolle bekommen. Ja, Lincoln. Es ist wieder so ein Fall, wo ich sage, handwerklich toll gemachter Film, tolle Schauspielleistung und so. Aber das Thema hat mich nicht gepackt. Ich glaube, dass man da als Amerikaner noch eine andere Sicht drauf hat, weil man das alles aus dem Schulunterricht noch kennt und das mehr in der Kultur drin steckt. Für uns ist das natürlich auch interessant, das so zu begleiten, weil, okay, Lincoln, Sklavenbefreiung, Bürgerkrieg und so, das haben wir alles gehört und so, und sich da mal hineinzuversetzen. Aber es hat bei mir nicht ausgereicht, um mitzufiebern. Es geht halt wieder so historisches Politdrama, wie eben Lincoln sich gegen die Widerstände in der Bevölkerung und Politik durchsetzt, die Sklaven sozusagen zu befreien. Der Film sitzt, glaube ich, kurz in dem Jahr irgendwie vor seinem Tod an. Der Tod kommt auch vor im Film am Ende. Ja, aber vor allen Dingen ist es nicht mal so, dass es von vorne erzählt wird. Also es ist nicht so, dass es heißt, okay, Lincoln kommt mit der Idee daher, hey, ich befreie die Sklaven oder so und muss dann von Anfang an angehen. Der Film setzt ein, da sind die ersten großen Entscheidungen schon längst gefallen, er hat schon längst Erfolge gehabt und es geht jetzt nur noch irgendwie um ein weiteres Gesetz, was geschrieben werden soll. Und das ist vielleicht zu sehr im Detail oder so, um mich dann als uninformierten Zuschauer dann wirklich mitzureißen. Ja, okay. Ja. Okay, es ist klingt okay, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn sehen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man kann es vielleicht mal machen, einfach um die schönen Bilder zu genießen und die Stimmung und Schauspielkunst halt, Daniel Day-Lewis. Ich habe Abraham Lincoln Vampire Hunter gesehen und das ist einfach da der geht nichts drüber, sagst Film. Du. Ja, weißt du, das interessiert mich doch mehr. Wenn Abraham Lincoln und Vampire in einem Film, dann gebe ich dafür Geld aus. Dass Spielberg die auch einfach weggelassen hat. Das ist ja fast schon Geschichtskittung. Ich denke, der Etat war nicht so groß, dass man es sich noch leisten konnte. Man hatte schon diese großen Schlachtenbilder, man hatte den teuren Daniel Day-Lewis, der hat ein großes Etat geschluckt. Und nein, ich mag Daniel Day-Lewis manchmal, aber manchmal ist er mir dann einfach, wo ich sage, ich sehe immer meinen linken Fuß vor mir, habe das Gefühl, er spielt jedes Mal wieder so mit aller Größe. Ja, da darf er ja nur, kann er diesen einen Körperteil bewegen, aber er spielt so, als könnte er, es ist da so viel in ihm drin. Ja, der ist ein toller Schauspieler, ich weiß, aber er ist mir einfach genau die Spur zu viel. Also immer so, ach ja, der kann toll spielen, der ist das auch. Ich glaube, ich bin sicher, dass der auch Lincoln ist. Ich bin sicher, der hätte auch notfalls, wenn es drauf angekommen wäre, hätte er angefangen, Sklaven zu befreien. Aber ich habe ihn nicht gesehen, aber von daher wäre es... Wenn er es mit Schrotflinte machen würde, wäre er doch unterhaltsamer. Du, wenn der hier bei der Magie da aufräumt... Dann sind wir bei Tarantino sagen, auch schon. Ja. Genau, eben. Sind wir allerdings nicht in unserer Filmreihe, denn Bridge of Spies haben wir beide nicht gesehen. Genau, läuft zurzeit im Kino, soll toll sein, Kritiken sind begeistert, ist für mich wieder kein Thema, was mich interessiert. Ich will ihn gucken, wegen der Thematik natürlich. Ich finde es interessant, in Berlin was spielen zu lassen, auf dieser berühmten Brücke, die ich auch kenne, logischerweise, weil ich hatte eine Großmutter in Berlin, West-Berlin, und dann kennt man diese Brücke auch ein bisschen. Das ist so ein Teil, ja, wir standen damals immer und guckten und Oma sagte immer, guck mal, der Russe. Guck mal hier von der Mauer, wir müssen gucken, der böse Russe. Und dann guckte ich immer den bösen Russen und dachte mir, ja, der böse Russe. War nicht schön. Und das ist, von daher ist es nicht uninteressant, weil es trifft genau das so auch von der Art her, wie was in meiner Oma wahrscheinlich damals vorging, die wieder Westberlinerin war, Charlottenburg. Und natürlich hat es auch ein bisschen was, das war ja bei Inglourious Basterds ähnlich, ganz interessant zu sehen, wie berühmter, ohne jetzt die deutsche Filmwirtschaft so runterzuspielen, ein berühmter amerikanischer Regisseur, der schon so viele Meriten hat, wie der einen Film über Deutschland in Deutschland dreht. Wie kommt das dann rüber? Wobei Bridge of Spies ja nun wohl, nicht wohl, sondern ein realistisches, ja fast biografisches, sind ja, geht der Dreh alle Figuren, wenn in Glorious Bastards ist das nicht. Ich wäre ja dankbar gewesen, wenn es gelungen wäre, Hitler in einem Theater in Paris zu verbrennen. Ja. Das ist leider nicht gelungen. Und von daher... Na gut, aber in dem Sinne ist das Dokumentarische ja fast noch spannender. Ob man das Gefühl hat, dass da sehr viel Hollywood-Pathos dann in so einer Geschichte, in so einem Geschichtsfilm mit drin ist, oder ob er es wie bei Schindlers Liste vielleicht schafft, da eine angenehme Mischung zu finden. Dass es zwar unterhaltsam ist, aber halt nicht zu sehr... Also spannend wäre es auf jeden Fall. Und den will ich tatsächlich noch mal gucken. Wenn ich es im Kino nicht schaffe, wird das dann die DVD auch werden. Oder Blu-ray. Und das ist auch keiner von denen, die mit 3D-Blu-ray punkten. Das geht auch ohne 3D. Ja, so viel zu Steven Spielberg eigentlich insgesamt. Ja, ich habe hier noch zwei, drei Filme, so, die für die Zukunft angesetzt sind. Ah. Einige sagen mir gar nichts. Montezuma, It's What I Do. The BFG, was glaube ich der nächste Film sein wird, der rauskommt. Ja. Ich kenne BFG als Abkürzung für Big Fucking Gun in dem Fall, aber ich habe nachgeguckt, ist es irgendwie Big Friendly Guy oder sowas. Mhm. Indiana Jones 5 ist indirekt angekündigt, weil der Haus- und Hof-Kameramann von Steven Spielberg gesagt hat, dass er bereits dran sitzt. Aha. Sozusagen. Okay. Oh mein Gott. Und Ready Player One, wo sich Spielberg in ganz neue Thematik einarbeitet, und zwar Videospiele. Basiert auf einem Buch, und es geht darum, dass ein Online-Rollenspiel sozusagen, dass der Mäzen, der das sozusagen entwickelt hat und Multimilliardär ist, dass der stirbt oder demnächst stirbt und sagt, wenn ihr in dem Spiel die Aufgaben löst, dann bekommt ihr mein Vermögen. Und dann stirbt er und dann geht's halt los, dass ein normaler Spieler ist dann der Hauptcharakter, der versucht das zu erreichen und der wird dann im Spiel und im echten Leben dann aber plötzlich von bösen Firmenbossen oder sonst wie verfolgt. Wird also wieder so eine Thriller-Geschichte sein, wo mich aber interessiert, wie sie das zusammenbringen mit der Videospielthematik. Das ist dann, ja, das könnte interessant sein. Also was wir nicht groß besprochen haben, was wichtig ist zu wissen, natürlich seine Produzententätigkeit, gerade in den 80er Jahren, wo unglaublich viel von ihm produziert wurde. Zum Beispiel, wie gesagt, Man in Black ist so ein Beispiel dafür, späteres, aber auch vor allen Dingen die Sachen wie was... Die Gremlins, der Gremlins-Film Zurück in die Zukunft, die Goonies, die Geheimnis des verborgenen Tempels. Also auch so eine ganze Stock-Crew um ihn rum. Joe Dante ist dabei, Robert Zemeckis ist dabei. Und man merkt auch überall so den Geist von Spielberg oder so, der da mitschwingt oder so. Ja. Zurück in die Zukunft habe ich lange Zeit als Kind gedacht, dass es von Steven Spielberg wäre. Weil Musik ist zwar nicht von John Williams, aber im gleichen Stil. Geht eigentlich anders. Alan Silvestri. Diese 80er-Filme, die alle so ein bisschen Fantasy-Elemente drin hatten, im Kern aber häufig Familienfilme, ja. Finde ich ganz großartig. Das ich aber dabei. Auf Produzentensicht sehe ich den modernen Spielberg dann aber wieder kritisch, weil dann so eine Sachen wie Transformers oder Michael Bay ist ja im Grunde auch ein Kind Spielbergs, ja. Hat an Jäger des verlorenen Schatzes interessanterweise schon mitgearbeitet, ja. Michael Bay. Okay. Ja. J.J. Abrams ist ohne ihn auch nicht denkbar, glaube ich. Ein typischer, dieser Super 8 heißt er, glaube ich. Ich sage mal Super 8. Ist ein typisches Beispiel für einen Spielberg-Film, den Spielberg hätte drehen können, aber nicht gedreht hat, genau, weil Abrams fast autobiografisch wieder, weil Spielberg eben auch eben diese Super 8-Filme selber gedreht hat. Und da sind Nähen da. Also von daher ist es interessant, das zu sehen. Aber zum Beispiel, was ich nicht wusste, hat Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima produziert, also die beiden großen Filme von Clint Eastwood. Ja, also man sieht deutlich, dass er gilt, glaube ich, auch unter, ich glaube, in der Liste so die einflussreichsten Leute in Hollywood ist, glaube ich, Spielberg auf jeden Fall in den Top 10 drin. Das ist ganz wichtig. Und das ist also, Amblin war die erste Firma, dann eben die DreamWorks. Also er hat immer mit Firmen groß und groß produziert und eben auch bis ins in den Animationsbereich auch dort produziert. Monster House habe ich hier gesehen. Die Transformers, sagtest du ja auch, hat er gemacht. Aber auch furchtbare Sachen wie Cowboys und Aliens und das so ein Zeug. Also sehr viel noch Eagle Eye, das ist kein so schlechter, wo ja auch der Shia LaBeouf, damals konnte er noch was irgendwie und dann ging es drunter. Ja, Spielberg ist einflussreich, vor allen Dingen wird Spielberg im nicht allzu ferner Zeit 70. genau. Er ist also jetzt, nächstes Jahr ist er offiziell alt, alt. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade, ich glaube in einer Woche. Wird er 69. Am 18. oder 69? 46 geboren, er ist 46 geboren, am 18. Dezember 1946. Das heißt, er ist jetzt noch 68, also ein alter 68er quasi, um einen ganz schlechten Witz zu machen. Und wird dann aber nächstes Jahr 70, denkt, da werden sowieso ihn alle feiern. Und da sind wir schon mal im Vorfeld da gewesen und haben ihn nicht nur gefeiert. Ich danke dir erstmal. Ja, ich bedanke mich. Ich glaube, das war sehr interessant, sehr umfangreich. Umfangreicher, sehr, als wir eigentlich vorgehabt hatten. Sehr lang. Und wir müssen gucken, was wir daraus machen. Gut, so, dann können wir erstmal ausmachen da. War es das von unserer Seite? Und ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Genau, also das hast du gut gesagt. Da hätten wir noch einen Ansatz. Kleine Vorschau, was wir das nächste Mal besprechen werden. Ja. Wir waren ja zusammen gewesen in dem wunderschönen Braunschweig und haben dort ein kleines Filmfestival gesehen über fantastischen Film vor allen Dingen. Dieses Filmfestival heißt Cine Strange. Wir haben da ein paar Interviews mit interessanten Leuten geführt und wir werden uns ein bisschen mit dem italienischen Genre-Kino auseinandersetzen im weitesten Sinne. Und das ist das Ziel der nächsten Sendung. Genau, du als Experte, ich als interessierter Laie. Sagen wir so. So wie es eben bei Spielberg umgekehrt war, da haben wir vertauschte Rollen. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau.